Was machst du jetzt? Ja, du nimmst was jetzt. Achso. Spannend. Viel Spaß. Sing auch schnell. Ja. Spritzt du dir das im Bauch oder wo? Genau, irgendwo im Fett, aber Bauch eigentlich. Ist das egal, wo man das reinspritzt? Es gibt wohl Leute, die sich das in Bizeps machen oder richtig in Muskeln oder so. Also man macht das nicht so mal in die Venen? Nein. Eigentlich ins Fettgewebe. In die Venen oder so wäre, glaube ich, gar nicht so gut. Ins Fettgewebe? Ich weiß auch nicht. Das ist eben so wahrscheinlich inzwischen. Früher musste man das noch richtig so mit einer Spritze und so weiter. Ja, dachte ich eigentlich. Nee, ich hatte jetzt bloß irgendwie so einen einfachen Pen, den man einfach so reinmacht und drückt. Krass. Man kann das so drehen, dann die Einheiten einstellen. Okay. Ist das jetzt vielleicht auch bloß von Diabetikertypen unterschiedlich, wie sie sich oder was sie sich spritzen müssen? Ich glaube, ja, also doch, manche müssen sich auch im Film ist es ja immer halt anders geschrieben, also wirklich so eine schöne Insulinspritze. Ja, aber ist schon relativ lang nicht mehr so, glaube ich. Irgendwie in den 90ern oder so haben sie das alles ein bisschen moderner gekriegt. Ich habe nämlich neulich, hast du mal den Film Das Experiment geguckt? Mit Linkin Park im Soundtrack? Den deutschen Film? Das nee, den deutschen nicht. Kreuz. Ich hab nur das Remake gesehen, das Amerika-Remake. Ich hab's auf den deutschen Wie heißt er? Mr. Nase? Owen Wilson. Nee, nicht er. Adrian Brody. War eigentlich auch ziemlich gut. Rein. Und Forrest Whitaker. Ja, stimmt, der war der Gefängniswärter. War der Wärter, ne? Da gab's nämlich auch so einen Typen, der Insulin brauchte und sich das dann spritzen musste. Bei Insulin denke ich auch automatisch an Con Air. Ja, oder das, genau. Ja, und Con Air war ja ein Film, den ich in meiner Jugend sehr, sehr gerne gesehen habe. Und damit steigen wir auch ein in unser Thema. Herzlich willkommen, liebe Nerds. Wir sind heute zu dritt und hatten Lust auf einen spontanen Podcast über Filme der Kindheit und Jugend, will man das mal nennen, oder? Ja, passt okay. Das? Ja. Finde ich passend. Bei mir sind, wie immer, der Herr Chris. Hallo. Und Felix. Guten Morgen. Der will auch in letzter und nächster Zeit ein bisschen öfter irgendwo zu hören. Ich hoffe doch. Kanal, würde mich freuen auf jeden Fall. Dann sind wir nicht mehr dieses traurige Duo, sondern dieses dynamische Trio. Das traurische, dynamische Trio. Dreierig. Ja, wo du gerade sagtest, dass du Con Air ja früher gerne geguckt hast, heute nicht mehr, oder was? Con Air ist einer der wenigen Filme, den ich nicht auf irgendeinem Datenträger habe. Den habe ich nicht mal auf Kassette. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, ich habe den tatsächlich auch nicht mal auf DVD oder so. Hast du den, Chris? Vielleicht auf irgendeiner überspielten VHS oder so. Aber braucht man auch gar nicht, weil er gefühlt dreimal oder viermal im Jahr im Fernsehen kommt. Also zu Ostern Minimum? Immer mit Stirb langsam zusammen, habe ich das Gefühl, kommt der. Ach so, dann mit Stirb langsam Weihnachten? Nee, mit Stirb langsam 3. Spielt ja nicht an Weihnachten. Also die Rechte für Stirb langsam 1 und 2 liegen, glaube ich, bei ProSieben und die Rechte für Teil 3 liegen bei RTL. Das kann sein, ja. Ich habe Stirb langsam 3 tatsächlich schon mal im ZDF gesehen. ZDF bringt manchmal echt gute Filme. Echt? Ja. Da lief auch Timecop mal. Ach, den habe ich zum Beispiel auf Blu-ray. Timecop brauche ich auch. Den fand das ich mit gut. Jean-Claude Van Damme, oder? Ja. Auf jeden Fall wollten wir doch irgendwie anfangen, dass wir uns einen Trailer anschauen, oder? Genau. Der Felix hatte was erzählt über die Neuverfilmung der Mumie. Genau, es gab nämlich lustigerweise einen Trailer-Release, bei dem irgendwas mit der Tonspur nicht so ganz hingehauen hat und das Ganze ist sehr unfreiwillig komisch geworden. Der wurde auch schnell wieder runtergenommen, aber natürlich, das Internet vergisst nicht. Und von daher gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Es fehlt einfach ein ganz großer Teil der Tonspur und das meiste, was übrig geblieben ist, ist einfach nur Tom Cruise seine Stimme, wenn er schreit. Und irgendwie ein bisschen Musik. Wow. Erinnert mich an Uncharted. Oh, Uncharted. Der Uncharted-Film ist ja auch noch also was. Das ist echt. Was ist da los? Was Das ist doch eine Parodie. Nein, das ist, es war wirklich eine Release von was ist das, Warner? Universal. Oder Universal. Ist wirklich so veröffentlicht worden. Ist das großartig. Blieb auch nicht lange online, aber... Ja, da sind Köpfe gerollt. Mit Sicherheit. Das hört sich an, als wenn die den Surround-Track einfach nur und in Stereo konvertiert haben und irgendwas vergessen haben. Ja, möglich, ja. Oder es wurden sie halt bloß irgendwie eine Box oder so. Die Spur für eine Box drin haben. Es klingt halt, als wäre es einfach selber nachsynchronisiert worden. Ja. Ach, wieso ist die Mucke mal da und mal nicht? Die Mucke ist die ganze Zeit da, es fehlen die kompletten Effekte. Please meet Princess Amelette. Oh, Russell Crowe. She will claim what she has been denied. Ist auch wichtig, dass Tom Cruise wieder gerannt ist. Ja. Tom Cruise ist eigentlich der originale Running Man, ja. Und Motorradfahrer. Aber gute Frage, habt ihr den eigentlich gesehen, den neuen? Nee. Also ich auch nicht. Ich habe da überhaupt kein Interesse dran, weil für mich ist Brendan Fraser... Also ich setz das sowieso nicht gleich mit den Filmen von früher, aber ich finde generell die Zusammensetzung... Guck, muss man ja Pause machen, bevor es weitergeht. Ja, warte, ich fand das aber interessant. Was? Ja, ich muss gestehen, ich bin ja eigentlich ein ziemlich großer Tom Cruise-Fan, aber der Film reizt mich in keinster Weise. Soll ja auch ziemlich gefloppt sein. Also ich bin da, steck da gar nicht drin, weil es mich nicht interessiert, aber der Film soll nicht so gut angekommen sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ich verstehe halt so in Tom Cruise bisheriger Karriere einfach diese Rollenwahl nicht. Die passt irgendwie nicht so zu dem, was er sonst gemacht hat. Ich meine... Ist das eigentlich direkt als Remake angelegt von dem alten Film? Nee, ist ein Reboot. Oder Reboot? Reboot, ja, glaube ich auch. Oder es ja spielt jetzt in der Jetztzeit, währenddessen das andere in den 20ern und 30ern spielt. Stimmt. Also ist wohl dann doch ein Sequel. Vielleicht, keine Ahnung. Sieht ja alles doch irgendwie ein bisschen viel düsterer aus und. Dafür dunkler. Hätte man den Film geguckt haben müssen. Ja. Also wenn er irgendwann mal bei Netflix oder so drin ist, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber ja. Oder für 2 Euro in der Krabbelkiste bei Mediamarkt. Nee, kaufen werde ich den bestimmt nicht. Also nicht vorher ungesehen jedenfalls. Ein Film unserer Jugend, wo Tom Cruise mitspielt, ist natürlich der Film, mit dem er bekannt wurde, Cocktail. Den habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich kenne nur die berühmte Szene, wie er da die Cocktails zusammenmixt, aber den habe ich nicht gesehen. Ich bin froh, dass ich Whisky Business gesehen habe. Ah, stimmt, dass er. Ist das die Szene, wo er mit Unterwäsche so rumtanzt? Oldtime Rock'n'Roll bei Bob Seger. Mm. Wo eigentlich die Szene aus Alf berühmter ist als die Szene des Films, oder? Nee, fand ich nicht. Also ich habe den auch noch nicht gesehen, Risky Business. Der war eigentlich ganz okay. Und mir fällt gerade auf, dass das Bier, was haben wir hier, Lübster? Lübster? Viel. Unheimlich viel gelber ist als das überaus massiv, wie hieß das, Sankt irgendwas? Sankt Antoine, oder? Nee, keine Ahnung. Nee, es war irgendein polnisches oder tschechisches. Haben wir jetzt keine Flasche hier. Ist ja auch egal. Wir reden ja auch über Filme und nicht über Bier. Ja. Genau. Aber Film der Kindheit mit Tom Cruise wäre jetzt zum Beispiel witzig. Ich glaube, was Früheres als Mission Impossible würde mir jetzt nicht einfallen. Muss ich überlegen. Also meine Mutter hat viel Tom Cruise früher geguckt. Days of Thunder. Oh ja, stark. Tage des Donners, den fand ich richtig fett. Habe ich auch lange nicht gesehen, bestimmt 10 Jahre nicht. Der war schon richtig fett, den haben wir ein paar Mal gesehen. Den hatten wir auch auf VHS und vor allem hatte mein Bruder dafür auch das NES-Spiel. Das NES-Spiel? Dafür gab es ein NES-Spiel, was ziemlich cool war, weil du auch die Boxencrew und so weiter ansteuern musstest und so die Reifen wechseln musstest, möglichst schnell. Ich will das spielen, Chris. Können wir auf jeden Fall machen. Okay, und von dem Film ist mir überhaupt gar nichts mehr bewusst. Mir auch nicht. Ich weiß nur, dass es um Rennen und Nicole Kidman geht. Nicole Kidman hat da mitgespielt? Ne? Days of Thunder? Guck mal lieber nach. Stimmt, also irgendeine Blonde hat mitgespielt. Ich war mir ziemlich sicher, die haben... mehr als 2 Filme zusammen gemacht. Eyes Wide Shut, oder? Eyes Wide Shut, genau. Der letzte Flop von Kubrick. Ich fand den gar nicht so floppig. Nicht? Also der ist wirklich anstrengend zu gucken, aber das ist genauso wie bei 2001. Ah. Also bei dem Film schlafe ich auch rigoros ein. Vor allen Dingen der letzte Flop. Als wären da so viele vorher gewesen. Ja, ja. Days of Thunder 1990, Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall. Ah, Robert Duvall. Auch ein Schauspieler, der häufig irgendwie in B-Rollen vorkommt und wieder im Hintergrund. Er ist ungefähr wie Michael Keaton? Nee, wie hieß er denn? Michael Dudikoff. Michael Dudikoff hat aber auch Er hat einige Hauptrollen gehabt, aber trotzdem. Aber so Action-B-Movies waren es. Ja. Und von daher war es eine B-Rolle. Eine Hauptrolle in einem B-Movie ist eine B-Rolle in einem Kino. Aber was ist eigentlich daraus geworden, dass irgendwelche B-Stars Actionfilme machen? Ich meine, das kommt auch nicht mehr so häufig vor wie in den 90ern. Doch, aber die Filme siehst du wahrscheinlich weniger im Laden. Tatsächlich? Tara Reid macht ja zum Beispiel nur noch diese Trash-Scheiße mit Sharknado. Ja. Ey, kommt ja jetzt der 5. oder 6. Ja. Spielen die da immer noch mit? Also? Ich habe bis heute auch noch keinen Sharknado gesehen. Echt nicht? Steht aber fest auf meiner Liste, aber das ist dann eher so ein Trinkabend. Hm. Obwohl, ist nicht die Woche sogar Shark Week? Ja, das stimmt. Deswegen hatten die auch bei, ich weiß nicht mehr bei welcher Nachrichtensendung, hatten die bei den Regenfällen in Hannover, hatten die so ein Bild gezeigt aus, war das Eraser? Nee, nicht Eraser. Eraser war ein Krokodil. Das war ein Krokodil, stimmt. Aber es gibt ein Bild, wo so eine Einkaufspassage überschwemmt ist und da schwimmen Haie drin rum. Das war, was weiß ich, irgendwo in Miami oder war das irgendwo im Nahen Osten. Und das Bild haben die gepostet und haben gesagt, ja, in Hannover müssen sie aufpassen, wenn sie einkaufen gehen. In Haie über den Weg schwimmen. Über den Weg schwimmen ist auch schön. Mhm. Aber meine erste Erinnerung ist nicht Tom Cruise, wenn ich an meine ersten Filme denke. Nee, das auch gar nicht bei mir. Ich dachte jetzt nur so, was war der erste Film mit Tom Cruise, den ich wohl gesehen haben könnte. Aber stimmt, also wenn ich so weiter zurückdenke, war es definitiv nicht Tom Cruise, an den ich denke, so als ersten Film. An wen denkst du, Nils? Ich überlege, weil das Ding ist, aus der Kindheit geht man natürlich mit einer sehr, sehr großen nostalgischen Verklärung raus. Man behält ja nur das im Kopf, was einen immer begeistert hat. Also Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Alien, die Star Wars. Alle nie im Kino sehen konnten als Kind. Du hast Alien tatsächlich schon als Kind gesehen? Als Kind, aber als Jugendlicher. Ich meine, doch, ich als Kind im Fernsehen. Ja, ich war ich da? 12, glaube ich. Ich war jünger, definitiv. Ja, meine Mutter mochte das nicht. Ich musste ja immer so ein bisschen an meiner Mutter anhaften, weil sie ist ja der große Film, nicht Filmfan, aber sie liest viel. Hm. Vor allen Dingen halt King Bachmann und wie heißt er? Dean Koontz. Okay, das übersteigt gerade meine Kompetenzen. Und da sind natürlich Horrorfilme sehr naheliegend und ich überlege, ob es tatsächlich ein Horrorfilm war, den ich zuerst geguckt habe. Die erste Filmerinnerung, die ich habe, wird irgendein Terence Hill oder ein Godzilla sein. Gibt es vielleicht eine Kombination irgendwie, Terence Hill und Godzilla-Film? Das würde ich mir sogar echt angucken. Sie nannten ihn schon. Was? Schnitt. Sie nannten ihn Schreihals. Nachsynchronisiert, wunderbar. Terminator, glaube ich, wäre ein Film, weil ich hatte damals einen Nachbarn, Gott hab ihn selig, ist leider verstorben. Der hat mir immer so den neuesten Shit aus der Videothek nahegelegt. Dann bin ich mit meinem Vater in die Videothek gegangen und Papi hat das dann ausgeliehen. Unter anderem Manta, der Film. Oh ja, mit so Manta oder Manta, der Film? Beide natürlich, aber Manta, der Film, war der Film, den er mir... Den mochte ich nicht, ich mochte Manta Manta. Die beiden Filme haben ja so ein bisschen... Ein Film wirkt auf mich so wie so ein Wessi-Film und der andere wie so ein Ossi-Film, oder? Vom Vibe Manta, her. Der Film, kann ich wirklich, habe ich keine Erinnerung mehr. Wo er so mit dem Hausschlüssel riesengroß Friseurenficker auf die Motorhaube kratzt. Okay, das das ist mir noch irgendwo dunkel in Erinnerung. Keine Ahnung, ich kann mich bloß noch an die eine Szene erinnern, als irgendjemand in seine Stiefel pisst. Das ist Manta Manta. Das war Klausi. Das war Klausi, der in seine Stiefel gepisst hat. Kessler, ne? Ja. Genau, ey, der ist bis heute auch immer noch aktiv. Ja. Aktiv, der wird immer besser. Das stimmt. Til Schweiger, kann man sich jetzt drüber streiten. Hm? Was ist denn aus der Blonden geworden? Die war doch mega heiß. Was heißt denn mega heiß? Ich fand die, selbst als Kind fand ich die schon mega hübsch. Also ich Gabi oder Uschi? Wie Uschi hieß die. Uschi hieß sie tatsächlich in dem Film. Ist das ist doch, die kennt man doch aber auch. Ja, aber was ist da aus der geworden? Prima Ruland. Macht die noch was? Ja, Moment mal, die hat sich vor allen Dingen für einen Playboy ausgezogen. Und an der Stelle müssen wir mal ganz kurz Pause machen. So, was hat die denn in letzter Zeit noch so gemacht? Filme, Manta Manta, Mensch, Mutter und Jets. What? Kenn ich nicht. Die hat nur 3 Filmchen gemacht. Mensch, Mutter? Aber Jets, das war doch dieser Cast-Abschnitt. Ja. Ja. Ach, die ist immer noch hübsch. Ja. Die hat so eine jetzt war so Quelle-Katalog-Schönheit. Ne, die hat eigentlich eher so ein Gina Wild-Gesicht. Wer ist das? Unrichtig. Ist eine Musikerin, glaube ich. Ja, ja, ja, genau. Spielt gerne auf Flöten. Ja, Chris, was wäre denn bei dir der Film? Ich bin irgendwie gerade relativ schockiert, dass ihr irgendwie so Gina Wild nicht kennt. Entweder Horrorfilme habt oder irgendwie doch eher erwachsene Filme, also das ist jetzt überhaupt gar nicht sowas wie In einem Land vor unserer Zeit. Oh, ja, klar, ja, das ist ja, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das so meine ersten Filmerfahrungen, also ich kann mich auch wirklich nur noch sehr dunkel dran erinnern. Also meine Eltern waren da ziemlich offen. Ich weiß, das Einzige, was mir meine Mutter damals wirklich so als Kind verboten hat, weiß ich aber auch nicht mehr, wie alt ich da war, hat sie gesagt. Nee, das war Friedhof der Kuscheltiere. Hm, stimmt. Den durfte nachvollziehbar. Ich, war wirklich der einzige den Film, wo meine Mutter jemals explizit gesagt hat, den guckst du bitte nicht. Ansonsten war es scheißegal. Ich konnte Robocop gucken, ich konnte Batman gucken, der, sag ich mal, für einen 6-7-Jährigen eigentlich auch viel zu düster ist. Batman? Batman, 89. Mit Keaton. Mit Keaton. Mhm. Also ich finde, der ist nicht ohne, wenn du dir mal anguckst, was da passiert. Ja. Aber was für einen Einfluss hat das auf dich gehabt als Kind? Ich würde jetzt sagen, gar keinen. Also keinen negativen, aber jetzt auch keinen krass positiven. Ist da jetzt irgendwie, ist da jetzt irgendwie eine Erinnerung geblieben direkt, wo du sagen würdest, oh krass, genau also, daran erinnere ich mich immer noch. Also es gibt so ein paar Filme, das sind halt einfach die Filme meiner Kindheit. Das ist unter anderem Batman, Moonwalker, oh. Tatsächlich Moonwalker, den Film habe ich mir ungelogen. Ich war mal krank und habe im Bett gelegen und habe mir den Film bestimmt 2 Tage lang gebinge-watched. Also angeguckt, zurückgespielt von vorne. Oh, zurückspulen war auch so eine Sache früher, ne? Ja. Und ich habe meinen Vater irgendwann mal gehasst, als er versehentlich die Kassette überspielt hat. Und dann kam dieser Film nie wieder im Fernsehen. Der kam damals auf RTL, ja. Ne? Ich hatte nämlich einen RTL-Mitschnitt und der kam dann nie wieder im TV. Ich kann damit nämlich auch gar nichts anfangen. Wie? Mit dem Film? Ja. Keine Ahnung. Michael Jackson? Ich weiß, das kann man nicht unbedingt einen Musikfilm nennen. Also das ist, am Anfang ist es so ein bisschen wie so eine Art Zusammenschnitt von Musikvideos und so ein Überblick seiner Karriere. Doch an sich ist es fast nur so ein Zusammenschnitt aus Musikvideos. Ja, ja. Aber wo sie dann versucht haben, so die letzten 2 Drittel dann irgendwie noch mit einer Story zu hinterlegen. Also an sich, der Film ergibt überhaupt keinen Sinn, vorne und hinten nicht. Aber ich war halt ein riesen Michael Jackson-Fan. Mhm. Und von daher hat mich der Film wirklich auch geprägt. Ich denke mal, der Film hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich irgendwann mal den Wunsch gehegt habe, auf der Bühne stehen zu wollen oder so. Ich habe auch noch Michael Jackson eine Mini-Playback-Show gemacht bei uns im Hot. Ja, eine Mini-Playback-Show. Ja, doch, im Hot, ja. Hot? Kindergarten? Mhm. Kindergarten. Da wünscht man sich, dass es zum Glück zu der Zeit noch nicht wirklich erschwinglich war, Videokameras zu besitzen. Oh, ja. Ich muss irgendwie... wir sind ja grundsätzlich auf das Gespräch gekommen, weil wir uns über Knight Rider 2000 ganz kurz unterhalten haben. Und in meiner Erinnerung war Knight Rider 2000 so ein 90er-Jahre-Film, so spät 90er kam mir das vor. Gefühlt, ja, so sah er auch aus. Ja, aber ist er gar nicht. Er ist halt von 91. Dann war er seiner Zeit voraus. Aber wirklich. Du hast ihn mit Sicherheit nicht mit 5 Jahren geguckt. Nee. Oder 6, was, je nachdem, was du zu der Zeit gerade warst. Das kam. War das überhaupt ein Kinofilm? Ich glaube fast nicht. Das wird so. War wahrscheinlich so ein direkt nicht. Zu VHS. Ja, aber direct to TV. Ja, ich glaube, das war sogar eine TV-Produktion. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Das war ja auch eine TV-Sendung. Warum sollte das ins Kino. Also damals waren die ja noch nicht so erpicht darauf daraus Kinofilme zu machen. Aber apropos Kino, weißt du, was deine erste Kinoerfahrung war? Oh, erste Kinoerfahrung, ich weiß nicht, also. Könnte tatsächlich. Kurz, Fernsehfilm. Ja, perfekt. Fernsehfilm. Ja. Ich überlege, eine der ersten Erinnerungen an Kino, die ich habe, war. Wilde Kreaturen. Mit John Cleese und Kevin Kline. Okay. Und ich glaube, der kam 96 oder 97 raus, aber noch ein bisschen später. Kenn ich gerade gar nicht. Ich kenne Heavenly Creatures. Also da geht's. Peter Jackson. Das ist aber auch nicht in unserer Kindheit. Wilde Kreaturen auf jeden Fall. Den haben wir auch seinerzeit in Potsdam geguckt, in so ein Kino. Melodie, das hat er schon bald danach dicht gemacht, war halt noch so ein Überbleibsel von Ostzeit. 97 ist der Film. Ah, 97. Wild Creatures. Ich habe den sicherlich vielleicht dann irgendwann vorher geschaut. Den will ich mal gucken, den kenne ich gar nicht. Der ist echt extrem lustig. Kevin Klein, Jamie Lee Curtis. Hast du den Humor damals schon verstanden? Weil John Cleese ist ja nun... Es gab halt durchaus so ein paar Slapstick-Sachen, die ich halt durch lustig fand. Und ich fand es halt auch interessant, dass das halt nicht wirklich im Kinosaal stattgefunden hat, sondern nebenan in der Gastronomie, mehr oder weniger. Da hatten sie dann die Vorhänge zugemacht und irgendwie eine Leinwand drunter und dann wurde es darauf projiziert. Das war halt das Kino 2 sozusagen. Ja, hat einer seine Kassette mitgebracht und dann hat er die angeguckt. Ja, kann mich gar nicht erinnern, dass wir irgendwie oft ins Kino gegangen sind halt vorher. Wir hatten total viele Filme. Es gab bei uns früher anscheinend im Ort, ich kann mich nicht dran erinnern, meine Schwester hat mir erst vor kurzem erzählt, einen Container. Deine Schwester lügt. Ich kann mich an diesen Container erinnern, aber ich wusste nicht, dass da eine Videothek drin war. Und da ist dann mein Bruder öfters hingegangen oder hat sich eben auch von Nachbarsjungen irgendwie was ausleihen lassen, wenn er es noch nicht wirklich kriegen konnte. Und dann haben wir eben solche Sachen gesehen wie Robocop, was schon erwähnt wurde, Terminator, Running Man, größtenteils Arnold Schwarzenegger, wenn ich drüber nachdenke. Zu der Zeit so? Da war ich noch relativ jung, da war ich also noch nicht mal Schulalter. Noch nicht mal Schulalter. Also 5, also vielleicht gerade so 6. Okay, krass. Echt, ja? Aber das war dann eben so eine Sache, dass ich mich halt wirklich bei manchen Szenen so zusammengekauert habe und die Augen zugehalten habe, weil ich dann schon wusste, okay, gleich passiert was Schlimmes. Ja, wirklich viel älter war ich bei diesen Filmen auch nicht. Und auch Jurassic Park und sowas hatten wir dann auch geschaut und da habe ich Ewigkeiten nicht gewusst, was in den ersten 10 Minuten passiert ungefähr. Ich hatte bloß die Geräusche im Kopf, was wahrscheinlich noch schlimmer war. Oh ja, oh ja. Ich habe Jurassic Park das erste Mal auf Premiere geguckt. Wir hatten aber keine Premiere. Oh. Das heißt, die es noch wissen, ja. Premiere wurde damals, oder wird heute vielleicht immer noch verschlüsselt. Nee, verschlüsselt ausgesendet. Das heißt, das ganze Bild ist einfach nur komplett verzerrt. Ja. Aber der Ton läuft. Hm. Und das habe ich mir tatsächlich komplett angeguckt. Angeguckt. Aber da hat sich dann wirklich die Fantasie dann auch noch so eigene Sachen zusammengesponnen und dann aber so im Hirn manifestiert, dass als ich den Film wirklich später mal dann geguckt habe, dachte ich mir so, war das nicht anders? Oh, Premiere. Ja. Das ist so ein Ding. Also bei Jurassic Park, auf den Film war ich sehr gehypt. Es gab früher so eine, nicht Zeitung, so ein Disney-Magazin. Ah, ja. Für coole Kids. Das hieß Limit. Oh, da habe ich noch eine Ausgabe zu Hause. Ja, du hast die mit Hulk Hogan vorne. Genau, vorne. Genau. Können wir hier dann ein Bild einbinden? Nils, mach das mal jetzt, bitte. Und die habe ich gelesen und da wurde das erste Mal über Jurassic Park berichtet, über 20 Seiten oder so. Und wenn das ganze Büchlein ungefähr 50 oder 60 Seiten hat, dann war das schon sehr imposant. Ja, auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, okay, diesen Film musst du gucken. Aber irgendwie habe ich das nicht durchdringend genug in Umlauf gebracht in unserer Wohnung. Auf jeden Fall kam Jurassic Park in die Kinos. Und der war auch 12, glaube ich, damals. Der war ab 12, ja, genau. Mhm. Aber ich durfte den einfach nicht sehen. Meine Eltern haben mir gesagt, nein, den guckst du nicht. Und ich dachte mir, ey, das ist, als hätten die einen Film extra für mich gemacht. Für mich so. Und dann haben wir den tatsächlich auf Premiere geguckt. Wir hatten damals Premiere. Mhm. Und das Ding war aber, ich hatte dann wirklich Schiss. Ich hatte Schiss vor Raptor und ich bin eine ganze Weile nicht mehr nachts durch den Flur gelaufen. So ging mir das, als ich das erste Mal E.T. geguckt habe. Hattest du Angst vor E.T. oder vor den FBI-Leuten? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich muss dazu sagen, ich habe den Film das erste Mal geguckt, da waren meine Eltern nicht zu Hause. Die sind, glaube ich, auf irgendein Konzert in der Stadt gegangen. Und ich war schon alt genug, dass ich zu Hause bleiben konnte, weiß ich nicht, so 7, 8 Jahre vielleicht. Also für 2, 3 Stunden halt. Ja. Und er hat mir den Film angeguckt und irgendwie hat er mich, der hat ja trotzdem A, einen ziemlich düsteren Unterton und B, auf jeden Fall. Ist E.T. nicht niedlich? Nee, ich finde den übelst hässlich. Das ja. Ist ja nach dem Modell einer Siam-Katze. Ja, oder so. von Spielbergs Katze. Ne? Ja. Nee, hat mich damals wirklich gegruselt und ich habe mich an dem Abend auch nicht mehr so richtig aus meinem Bett da rausgetroffen. Wann kam E.T. raus? War das nicht auch so 88, 89? Sowas in ich glaube, das war ein 90er-Film. Ich glaube, das war noch 80er. Drew Barrymore spielt auf jeden Fall mit. Die war ja später mit Tom Cruise. Oh doch, 82. Krass. 82? Ich muss dazu sagen, ich habe E.T. einmal gesehen und ich mochte nicht. Wahrscheinlich, weil ich das Vieh so hässlich fand. Aber also ich habe ihn aber auch schon wirklich gefühlt 15 Jahre nicht mehr geguckt. Müssen wir vielleicht eigentlich mal zusammen machen. Ja, können wir gleich machen. Ja. Oh, heute habe ich dazu nicht mehr Bock. Nee, das muss man unbedingt mal machen, aber nicht heute. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgedriftet. Erster Film. Also. Im Kino. Wohlgemerkt. Erster Film im Kino. Also ich hatte Chris jedenfalls gerade gedacht. Das war bei mir entweder König der Löwen oder Flintstones mit John Goodman. Erster Film im Kino könnte bei mir übrigens auch Pocahontas gewesen sein. Wann war das? 95? 96? Also König der Löwen war 94. Ja. Also, Disney nimmt sich erstmal zwei Jahre Zeit. Nee, erzähl du einfach mal. Flintstones war auch 94. Also das muss im selben Jahr gewesen sein. König der Löwen damals noch im Uranienhalle. Und Flintstones dann im Prisma in Halle Neustadt. Da bin ich nämlich auch mal regelmäßig ins Kino gegangen mit meiner Mutter. Gibt's das noch? Nein, da steht jetzt ein schönes Einkaufszentrum. Und ein Cinemax. Nein, das ist jetzt das Light Cinema. Ah, schön, wie ich Flintstones geschrieben habe. Flintsohnes. Ich dachte, Fun Fact in diesem zweiten Film hier, Flintstones. Oh, die habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich auch nicht, aber der Schauspieler, der da Fred Feuerstein spielt, ist derselbe wie in Game of Thrones, der den König Baratheon in der ersten Staffel spielt. Ah, ja, stimmt. Okay. Stimmt. Ja. Mein erster Kinofilm, das muss ich gerade sogar echt mal kurz googeln, war Bingo, guck mal, wer da bellt. Der kam 91 raus. Da war ich so. Wow. 91, 92 habe ich so meine erste Kinoerfahrung gemacht. Achso, aber noch nicht 6. Hättest du den Film ja auch nicht sehen dürfen, oder? Je nachdem, wann der bei uns gezeigt wurde. Also ich denke mal, wenn er 91 in den USA lief, dann wird er bei uns wahrscheinlich so 92 rum. Da war ich 6. Das war halt damals im Urania 70, was heute das Flower Power ist, wo nur noch getanzt wird. Da war ich mit meinem Vater drin, das weiß ich noch. Der Kinosaal, den gibt es auch noch. Ja, der Kinosaal, da sind keine Sitze mehr drin, aber... Aber ist ja schon mal gut. Ich meine, in Halle wurde ja viel einfach bloß weggebaut, dachte ich. Ja. Nee, aber worum geht's denn, Bingo? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ein Hund, der sprechen konnte oder den... Kennt ihr den Film Guck mal, wer da spricht? Ja. Also Guck mal, wer da spricht war mein erster Film. Mein allererster Film. Sicher? Siehst du, jetzt haben wir es. Hundertprozentig. Mit Thomas Gottschalk. Guck mal, wer da spricht, war mein allererster Film. So. Was ist mit Go, Trabi, Go? Hä? Den habe ich noch nicht verstehen gucken können. Wahrscheinlich. Mit, Der macht, glaube ich, nur als Erwachsener. Sturm Schorsch? Ja, Schorsch ist der Trabi. Ja. Das ist ein Film, der macht auch nur für Erwachsene Spaß. So, gerade wenn es DDR-Bürger waren. Und im zweiten Teil sieht man einen Knackarsch. Da hast du nochmal, glaube ich, auch Titten gesehen. Ich glaube auch, ja. Ich habe letztens beim Durchseppen lief der irgendwie, da haben die irgendwie an so einem See gehalten, um da zu pennen. Und am nächsten Morgen waren da überall FKK-Badende. Und da waren auch ein paar knackige Brüste dabei. Hat die auch bestimmt gar nicht gestört. Nee. Ihn nicht, seine Frau schon. Weil er hat natürlich gegafft. Das ist keine echte Ostfrau. Echte Ostfrau wäre halt selbst nackt unterwegs. Nee, weil da kam dann irgendwie noch eine an, also so komplett nackt und wollte irgendwie eine Kippe haben oder nur Feuer. Ja, und bestimmt. Das hat sie halt ein bisschen falsch interpretiert. Also guck mal, wer da spricht. War dein erster Kinofilm? Nee, mein allererster Film. Ich glaube tatsächlich, das war mein allererster Film, dicht gefolgt von Ghostbusters. Dicht gefolgt von Ghostbusters. Und das Ding ist, wenn ich mir jetzt so die beiden Filme so vor Augen führe, dann haben die beide... Irgendwas haben die, dass die einen ähnlichen Vibe haben. Also Ghostbusters und guck mal, wer da spricht, könnte im selben Universum spielen. Okay. Könnte vielleicht auch derselbe Produzent sein, das wäre ja gar nicht so abwegig. Ich guck mal ganz kurz. Nö, in der Zeit. War das nicht Ramis? Keine Ahnung. Ghostbusters. Nein, das ist der falsche von 2016. Aber ich meine, es gab sowieso sehr, sehr viele Komödien in der Zeit, die einen ähnlichen Vibe hatten. Ich meine. Da gab es dann noch. Wo dachte ich gerade? Genau, Ivan Reitman war der Regisseur von Ghostbusters 1. Guck mal, wer da spricht. Das würde mich jetzt fast nicht wundern. Nee, gucken nicht mit K. Guck, oder wie? Guck. Look Who's Talking heißt es im Englischen. Oh, tatsächlich? Ja. Yeah. Und wisst ihr, wer die Stimme ist? Tom Hanks. Bruce Willis. Den müsste ich mir auf DVD holen. Oder auf Blu-ray. Das ist ein Film, den muss man auf Blu-ray haben. Wer weiß, ob es da überhaupt einen Release gibt. Nee, Amy Heckerling ist die Regisseurin gewesen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, Produzent, dass Ghostbusters 2 bei mir ziemlich Albträume ausgelöst hat. Ja, ja. Der erste aber fast noch mehr, die Szene, wo das Kind auf dem Fenstersims. Oh nee, das war der zweite Teil, oder? Das war der zweite, glaube ich. Wo er mit diesem Kinderwagen wegfliegt. Uiuiuiui. Und Ivan. Aber die Filme sind 5 Jahre auseinander. Igor. Echt so? Ja. Ist der Igor? Der mit dem Kinderwagen? Nee, der in dem Gemälde. Ach so, Vlad oder sowas in der, glaube ich. Nee, Igor. Nee, doch. Igor Shumway. Der war auf jeden Fall total fies aus. Oh Mann, jetzt muss man ja auch. Der war richtig krass und dieser ganze Schleim auch irgendwie unter New York, der hat mich der echt mitgenommen. Der Karpate? Nee. Igor der Karpate oder so? Ja, könnte durchaus sein. Also es war irgendwie halt so Dracula-mäßig irgendwie aus der Gegend. Wo der dann noch mit Karpatien. Mit den Karpaten. Dana Barrett. Hohentunnel. Und dann gab es ja auch solche Filme, Tom Hanks Komödie. Vigo der Karpate. Vigo. Ja, genau. Vigo war das. Tom Big. Hanks. Oder ich dieses mit den Meerjungsfrauen zum Beispiel, diesen Film. Meerjungfrauen küsst man nicht. Und dann diesen Geschenk. Oh, der Schauspieler ist übrigens seit 2004 tot. Wie, es gab einen Schauspieler für ein Bild? Na, der kam doch raus. Der ist ja kam rausgekommen später. Ja, gut, okay. Wilhelm von Homburg. Mut. Wie auch sonst. Was born in Berlin. Der sieht aus, als wenn er auch aus dem Rammstein... Der hat auch bei Stopp langsam mitgespielt. Na klar. Ja. Natürlich, diesen langhaarigen. Diesen langhaarigen Blonden, oder wie? Der? Never have a machine gun, ho ho ho, oder was? Nee, warte. Nee, vielleicht doch nicht. Nee. Wen hat denn der gespielt? Das ist immer lustig, wenn man sich immer so ein bisschen durchwuselt, was man da so alles herausfindet. Chris hatte gerade einen Punkt noch angefangen, sondern kannst du ja gucken. Ach nee, da hinten, hier, im Hintergrund. Der Bruder von dem mit den langen Haaren, der ohne lange Haare. Hat der eine Brille? Ja. Sieht aber ein bisschen aus wie ein Büro. Lustig, dass das irgendwie in der Übersetzung komplett untergeht, dass das alles Europäer sind. Ja. Weil Stirb langsam, meine ich. Finde ich in Stirb langsam 3 Jahren schlimm. Hast du den mal im Originalton geguckt? Nee. Wo die ganzen JVA-Leute, hast du mich ja neulich nochmal aufgeklärt. NVA. JVA. Oh, da wird vielleicht rot. Ja, weil Lachen heißt rot. Ja. Da war es besonders lustig. Wenn die Deutsch reden, das geht echt auf keine Kuhhaut. Das ist so schlimm. Das habe ich aber in vielen Filmen schon mal mitbekommen. Da war ich froh, dass es dann irgendwann die Erfindung DVD gab, dass man englische Tonspuren dann mal anschalten konnte. Wenn du gemerkt hast, okay, die sprechen gerade in irgendeinem Film, was weiß ich, Dänisch oder sonst irgendwelche komischen Sprachen. Mhm. Und du dir aber denkst, die sehen verdächtig deutsch aus. Hast mal Englisch angemacht, dann sprechen die da natürlich da perfektes Deutsch. Aha. Okay. Das ist ein Beispiel. Das ist kein Film. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, es gab wohl mal in irgendeiner Szene war es mal in irgendeiner Sauna. Da haben die. War eine Männersauna, da saßen ein paar Typen rum, die haben sich, ich weiß nicht, welcher Sprache das war, unterhalten. Und dann ich denke mir halt immer bei solchen Filmen, Moment. Ich glaube nicht, dass das die Originalsprache war, weil das klingt auch nachsynchronisiert. Dann habe ich es halt original angemacht und dann war es halt original Deutsch. Ja, ist doch gut. Hast du gleich Deutsch gelernt. Ja, schön, ne? Ah. Das macht natürlich bei Kriegsfilmen immer Spaß. Ja, aber ich will auch mal einen Film gucken und mir keinen Kopf drüber machen, wer da was gesprochen hat. Nee, aber sich das durchaus mal auf Englisch anzugucken und zu gucken, welche tatsächlich Nazi-Offiziere oder so auch mit Deutsch in den amerikanischen Filmen dann gesprochen wurden. Oder ob auf einmal die ganzen Nazis Englisch konnten. Weißt du wie? Mhm. Ja, das ist aber auch schwer, weil wenn du einen Film lokalisierst, dann lokalisierst du ja nicht nur die Sprache, sondern auch das Land. Zum Beispiel, ich glaube, der Soldat James Ryan, der den Typen, den sie da gefangen genommen haben, den sie ja eigentlich killen wollten, ich glaube, den haben sie komplett gar nicht nachsynchronisiert. Ja, das stimmt auch im Deutschen nicht. Ja. Ja, der redet ja irgendwie ein sehr gebrochenes Deutsch, irgendwie auf seine Art und Weise und. Naja, er sagt nicht viel, ich glaube, der bleibt. Doch, der viel sagt er nicht, er bangt ja auch sehr um sein Leben. Ja, dann erzählt er irgendwie so, Freiheitsstatue und irgendwie sowas in der Art. Scheiß auf Hitler. Ja, stimmt. Aber nee, genau da sagt er in Englisch dann wieder fuck Hitler, glaube ich. Hm. Ich weiß zwar nicht, warum man den ficken sollte, aber. War halt ein Sexsymbol damals. Oh ja. Stimmt. Mit seiner ersten Band, als der groß wurde. Seine Band. Die SS. Also jetzt muss ich aber gerade noch, du hast hier Kollege Höhnung hat gerade noch einen Film gesagt, Big. Oh. Tom Hanks. Wenn ich an meine Kindheit. Ja, wenn ich an meine Kindheit denke, dann kommt es mir vor, als lief ständig und überall ein Film von Tom Hanks. Immer und überall. Und ich habe auch nichts dagegen. Ich liebe die Zeit, in der wir groß geworden sind, war, glaube ich, so sein. War er, glaube ich, gerade einfach ein Megastar. Ne, der war jung. Der war das jung. Auch, aber trotzdem. Aber ich glaube, eigentlich war das damals noch nicht so wirklich diese Megastar-Filme, sondern eigentlich wirklich mehr so die Komödien, die so Metaware waren, die sie halt rausgehauen haben. Ja, er wurde dann erst so wirklich mit Forrest Gump zu so diesem riesen Überstar, glaube ich. Ja, das stimmt. Weil die lassen sich ja relativ schnell produzieren. Mhm. Aber trotzdem war der in wirklich vielen Filmen drin und auch in wirklich vielen Filmen, die ich lustig und gut fand. Und dann gab es noch Police Academy, da war er nicht drin. Oh, Police Academy war jetzt gerade der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das war, glaube ich, auch so einer der ersten Filme, die ich so mit meinen Eltern geguckt habe, glaube ich. Hm. Auch wenn man den Humor als Kind nur zur Hälfte versteht. Ja. Oh Gott, ich habe wirklich auch alle Teile durchgesucht damals. Hatten meine Eltern auch alle auf Video, natürlich nicht original. Sondern alle schön aus dem Fernsehen. Du weißt nicht, ob das Originale waren, aber du denkst schon. Nein, ich weiß, dass es nicht Originale waren, weil wir nicht die Originalkassetten hatten. Aber gibt es das dann auch bei euch, dass ihr irgendwie gewisse Werbungen aus den 90ern direkt mit irgendwelchen Filmen verbindet? Ja, ja, eindeutig. Diese Bärchenwerbung von Bären, heißt es Bärenmarke? Ja, Bärenmarke gibt es, diese Kaffeewanne. Ja, ja. Meine erste Zurück in der Zukunft Videokassette, da lief Zurück in der Zukunft damals das erste Mal auf RTL. Hm. Und da war diese Werbung an einer entscheidenden Szene. Lass mich mal kurz überlegen, wann diese Werbung dort anfing. Es ist ja nicht so, dass das jetzt jemand nachprüfen könnte, aber ich glaube tatsächlich, als Marty McFly seinen Vater da im Baum entdeckt. Hm. Und dann fängt die Werbung an. Und das ist so in meinem Kopf drin, wenn ich den Film jetzt auf DVD gucke, dann höre ich in meinem Kopf, wie diese Werbung losgeht. Ich hatte das auch immer so, ich habe ja irgendwann, als ich dann so selbstständig Filme anfing aufzuzeichnen vom Fernsehen, habe ich dann so meine eigenen Techniken entwickelt, die Werbung rauszuschneiden. Also Stopp oder Pause drücken? Immer Stopp. Echt? Ja. Ich war ein Pausedrücker. Nee, weil ich glaube, mein Videorekorder hat nach 5 Minuten selber wieder aufgenommen. Und die Werbung ist ja meistens länger als 5 Minuten, meistens so 7, 8 gewesen. Okay. Also die Pausetaste hat nicht lange gehalten, deswegen habe ich immer Stopp gemacht. Ja, und dann musste ich mir selber so ich nenne es jetzt mal ganz blöde Techniken aneignen. Also ich habe irgendwann genau gewusst, okay, es dauert 2 Sekunden, bis er tatsächlich mit dem Aufnehmen anfängt, von wann ich den Knopf gedrückt habe, bis er weiter. Das heißt, man ist aber schon so am vorausschauenden Denken, wann ist die Werbung gleich vorbei, wann kann ich schon mal auf Aufnahme drücken, ohne dass noch was von der Werbung mit drauf landet. Und vorher natürlich immer zurückspulen und dann selber auch nochmal wissen, okay, wann läuft das Band wirklich weiter? Ich habe da echt eine kleine Wissenschaft rausgemacht. Und ich habe manchmal wirklich richtig geile Schnitte hingekriegt, wo ich weiß, okay, da war Werbung. Und manchmal haben sie ja selber immer noch so im Fernsehen dann mal so ein paar Sekunden zurückgespult gehabt. Das hat mich dann immer geärgert, wenn sie dann immer noch so ein paar Sekunden drauf ist. Ja. Ja. Aber manchmal waren es auch ziemlich geile Schnitte bei Indiana Jones. Und der letzte Kreuzzug habe ich einen sehr guten Schnitt hingekriegt am Anfang, wo er noch auf diesem Schiff ist, das dann explodiert und er dann so im Wasser rumtreibt. Und da ist wirklich, als wenn das Video kurz hakt und zurückfährt, so geil ist der Schnitt da gewesen. Und jedes Mal, wenn ich heute Indiana Jones gucke, habe ich aber immer dieses Hakenbild im Kopf von meiner rausgeschnittenen Werbung. Die 90er, ein Time to be alive. Auf jeden Fall. Bei mir. Ja, Time to be alive. Als Kinder in unseren Kinderzimmern gesessen haben und einfach nur Filme geguckt haben, Während andere Kinder draußen gespielt haben. Ja, und was hatten die davon? Hautkrebs. Alle Hautkrebs. Diese It's Cool Man Werbung zum Beispiel von Milka. Ja. Die verbinde ich mit Terminator 2. Was? Ja. Als Terminator 2 auch auf RTL kam, war diese, aber Vorsicht, Coolman, nee, Terminator 2 kam, also die großen Lizenzen hat sich immer erst bei RTL geschnappt damals. Hm. Wirklich, stimmt. Und Felix und ich, wir waren heute golfen und dort gab es Kratzeis und da fuhr mir in die Erinnerung, es gab früher so ein Eis, wo so gefrorene Kohlensäure drin war, Chris. Kannst du dich daran erinnern? Mir sagt das überhaupt nicht. Gab es da irgendwie so eine Werbung, wo so ein Mensch in ganz dicken Sachen am Strand lang läuft? Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich an die Werbung. Wie heißt das? Das sagt mir, glaube ich, auch gerade noch was. Ja, aber wie heißt es? Ich glaube, es heißt Frizz. Ja, Frizz kommt von mir aus hin, keine Ahnung. Also wenn du mir die Werbung zeigst, macht es bei mir vielleicht auch wieder Klick. Sofort. Instant. Blitz heißt es. Blitz? Warte, ich guck mal. Werbung 1994. Oh. Lass mich mal kurz angucken. Ja, das ist es. Das ist es. Ich mach's mal hier auf der Leinwand an. Auf der Leinwand? Blitz? Blitz. Ach, Blitz. Ja, okay. Ja, sagt mir aber wirklich tatsächlich auch noch irgendwas. Und das habe ich immer gegessen. Und diese Werbung war allgegenwärtig immer. Und BP. Nee. Aral. I'm walking. Stimmt. I'm walking. Wie der Typ da ewig läuft, um zur Tankstelle zu kommen. Jetzt sind wir aber irgendwie bei Werbespots abgedriftet. Aber wir gucken uns jetzt erstmal diesen Blitz-Langnese-Werbespot an von 1950. Ja, krass, ja, stimmt. Genau. War das nicht eigentlich nur Crushed Eis? Nee, nee, nee. Du, da war guck dir das alles aus wie Crushed Eis. Der absolute Terror. 90er Jahre, absolut. Oh Gott, wir sollten das lieber nicht weiter gucken. Ja. Oh, können wir vielleicht nachher machen, wenn wir fertig sind. Oder wir machen noch einen Podcast über Werbespots. Oh ja, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Ich meine, das war doch jetzt einfach bloß irgendwie Techno-Musik und irgendwie. Ja. Also, keine Ahnung, das könnte auch ein. War in den 90ern noch Werbung noch Spaß sein. Gemacht. Das ist jetzt aber auch eine leichte Nostalgie. Also, damals hat es genervt. Ja, klar, weil man sie auch jedes Mal gesehen hat. Ja. Also, wir machen einen Werbung-Podcast, deswegen führen wir das hier nicht weiter aus. Können wir dann auf Filmvorschauen reinmachen? Filmvorschauen? Die dann immer so kurz bevor es weiterging mit dem Film kam, sozusagen. Was dann irgendwie danach kommt oder was irgendwie. Ach so. Nee, das nicht. Das finde ich eigentlich schon auch ein ziemlich interessantes Thema. Echt? Weil teilweise. Du meinst gab's so gleich im Anschluss. Genau, ja. Weil da Total Recall oder sowas. Weil es da Filme gibt, die ich halt bloß irgendwie auf diese Art und Weise kenne. Zum Beispiel diesen einen mit Sylvester Stallone, wo der in so einen Tunnel gefangen ist. Daylight ist gut. Oh, von 96. Okay, den habe ich nie gesehen. Ich erinnere mich bloß daran, dass das halt immer irgendwie noch die Werbung mit bei war, halt. Die Vorschau. Die muss ich mal angucken. Du meinst jetzt aber die Werbung auf der Videokassette oder die Werbung, wenn es im Fernsehen lief? Achso, wenn es im Fernsehen lief. Und da gab es dann auch zum Beispiel. Das ist einfach nur die Programmvorschau. Ja, genau, die Programmvorschau. Oder auch, dass halt von manchen Filmen, die halt wahrscheinlich zu hart waren und irgendwie noch durch Jugendschutz irgendwie geregelt waren, dass dann da bloß Standbilder kamen in der Filmvorschau. Erinnert ihr euch da drauf? Ich weiß noch, was du meinst. Das sind ja nur so 4-5 Sekunden-Spots. Und dann ist das so ein Einzeiler, den der Sprecher da einsemmelt und dann wird das Logo dazu eingeblendet. Das war's dann auch schon. Was ist ich? Zum Beispiel jetzt so als ich erinnere so Predator, dass sie dann einfach nur Schwarzenegger mit der Knarre zeigen und dann sagt, und dann sagt der Sprecher irgendwie so: Schwarzenegger nimmt den Kampf gegen ein monströses Alien auf, gleich auf Pro7. Irgendwie sowas. Und das ist so im Bild verzerrt. Ja, weil das irgendwie einfach bloß ein Screenshot ist. Oh, das war früher auch so ein Ding bei Filmen, wo sie sich dann dachten, ja, wir müssten eigentlich schon ein bisschen Abspann zeigen, aber wir wollen ja auch noch zeigen, wer diesen Film hier bei uns in RTL reingeholt hat. Dann ist das Bild so zur Seite geworfen. Ja! Da liefen die Credits und rechts liefen noch die RTL-Credits irgendwie, weil auf RTL wurden Filme natürlich noch vorgestellt, bevor sie angefangen haben. Da war dann immer ein Moderator extra dafür da, um zu sagen, welcher Film jetzt kommt und warum der toll ist. Das kenne ich bloß noch von der Disney-Filmparade. Da auf jeden Fall. Und es gab viele gute Disney-Filmparade-Filme auch. Aber es gab wirklich eine Zeit lang immer einen Moderator, der die Filme angekündigt hat. Das war bei Kabel, glaube ich, ganz schlimm. Und ich glaube, das war bei den Öffentlich-Rechtlichen auch auf jeden Fall. Gut, die habe ich bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja. Da war es auch relativ lang, glaube ich. Meine Batman-Aufnahme war, glaube ich, von ZDF damals. Da war wenigstens keine Werbung. Da hast du deine ausgeklügelte Start-Stopp-Technik nicht benutzt. Nee, da war ich zu jung, da habe ich nicht. Ich habe meinen Vater, glaube ich, aufgenommen. wann kam Batman raus? 89. Ja. Also, dann wird er bei uns im Free-TV gelaufen sein, in 92? Ja, also vielleicht 91 auch. Also ich war wirklich höchstens 6 Jahre alt oder so. Aber damals kam es ja, glaube ich, noch nicht so häufig vor, dass ZDF gute Filme hatte, oder? Doch, schon. Steinzeit Junior lief auch. Wirklich? Ja. Ich kenne das bloß von VHS. Außer wie, das ist so ein Videothekfilm, ne? Den hat man sogar gekauft. Irgendwie heißt, naja, ihr habt jetzt aber schon 4 Kassetten ausgeliehen, ihr könnt jetzt noch einen dazu nehmen, es kostet nicht. Und dann guckst du rum und dann nimmt Steinzeit Junior oder wie hieß denn das andere mit dem Typen, der einen Stromschlag kriegt, während er vorm Rechner sitzt, und dann hat er das ganze Wissen dieses Computers in seinem... Johnny Mommy? Nicht Johnny, viel älter. Das war auch so ein Disney-Parade-Film, glaube ich. Disney-Parade? Keine Ahnung. Das sagt mir gerade auch nix. Auf jeden Fall war er dann so schlau, dass er alles wusste. Er hat dann zum Beispiel, er sollte eine Hausarbeit schreiben über den Bürgerkrieg. Und dann hat er einfach den kompletten Bürgerkrieg von Stunde 1 bis zur letzten Stunde, hat so 400 Seiten abgegeben, von Donnerstag auf Montag, und dann auch noch so, ey, warum hast du die Karten nicht gezeichnet? Mit der Schreibmaschine ging es schneller. Und man hat ihn aber überführt, weil er hat dann bei einem Quiz mitgemacht. Was heißt überführt? Und da wird eine Frage gestellt und die war an diesem Computer falsch, das wussten alle. Und als dieses Update gemacht wurde, ist dieser Blitz eingeschlagen. Keine Ahnung, was das für ein das, wir reden aber noch von Computer, also ja, ja, ja. 13 Zoll Röhre, 8 Meter lang und 24 Minuten hochfahren. Und ein Tower-Wandschrank. Der Tower ist der Wandschrank. Macht aber auch Sinn, dass dann die Leute sagen, Moment, vielleicht ist der Blitz eingeschlagen, als der gerade am Computer war und deswegen hat er jetzt das ganze Wissen in seinem Gehirn. Ja, aber was willst du dann machen? Ja, jetzt ist buchstäblich das Internet ausgedruckt, ja. Quasi. Ja. Aber wir sind schon wieder von uns, von unserer Timetable abgekommen, ne? Ja. Filme der machen Kindheit. Wir 20 Teile draus. Ja. Serien der Kindheit müssen dann Kindheit auch noch über. Serien? Nee, ich glaube, wir wollen Filme, bei Filmen bleiben, oder? Ja, nee, Serien wird zu umfangreich. Das machen wir nochmal, weil das kann man gut füllen. Weil wenn man einmal über Simpsons anfängt zu reden oder hör mal, wer da hämmert oder wer ist hier der Boss, dann hast du 50 ja. Stunden voll hier. Genau. Ja. Also bleiben wir lieber bei Filmen. Filme der frühen Jugend. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt abmoderieren aus irgendeinem Grund. Nein, hallo, wir sind gerade mal... Ja, weil du gerade irgendwie auf Timetable... Mir fällt da gerade was richtig Geiles ein. Gab es irgendwie mal so Momente, wo die euch bis heute so krass in Erinnerung geblieben sind von irgendeinem Film, den ihr vielleicht nicht mehr zuordnen könnt, aber wo ihr wisst, das war vielleicht besonders eklig oder besonders krass? Also ich kann es schon zuordnen. Also wir hatten, glaube ich, vorhin mal drüber geredet, Robocop auf jeden Fall. Da, wo dieser Typ halt, wo denen seine Haut schmilzt irgendwie. Wo er aus diesem Säuretank da, also wo ja. er in diesen Säuretank reinfährt und dann hinten aus dem Lastwagen wieder ausgespült wird. Ja, das fand ich als Kind auch sehr eklig. Aber ich habe so eine ganz spezielle Erinnerung und ich denke jedenfalls, dass es eine Erinnerung ist, dass ich da irgendwie mal bei meinen Eltern auf einmal im Wohnzimmer stand und mit auf den Fernseher geguckt habe. Ey, ohne Scheiß, das war wirklich... Ich weiß bis heute auch nicht, was das für ein Film ist. Es war auch so... Der übelste Ekelporno, oder? Gefühlt, ja. Also, nee, es... Ich glaube, es war eher ein Horrorfilm. Also, es war irgendwie eine Frau. Und was ist denn da jetzt so witzig? Und da waren 3 Zwerge. Nein, also wir malen uns nur gerade aus die Vorstellung, dass deine Eltern sich übel den Hardcore-Porno angeguckt haben. Und du stehst so 5 Minuten im Boot und fragst dich seit 20 Jahren, was das für ein Film war. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie die Eltern... Also habe ich quasi immer noch halb nach Teilung gesucht, weil ich dachte, das wäre ein Horrorfilm. Wie die dann so da sitzen und irgendwie gerade so Mohrrüben so essen, so... Oder irgendwie Salzstange. Wollen wir nicht vielleicht den Kopf gucken? Darf ich jetzt meine Geschichte weiter ausführen? Das verstehe ich nicht. Du darfst, ob du kannst. Nein, also vielleicht hat den Film ja vielleicht sogar einer von euch gesehen. Ich denke zwar nicht, aber es war irgendwie auf jeden Fall eine Frau, die wurde von so einem Typen... ich weiß nicht genau, was der vorhat, aber ob er sie töten wollte oder ob er sich mega krass... Wollte er die anstechen? Das Beste! Kommt ja noch! Wenn ich dir jetzt sage, dass der Typ wahrscheinlich so als ein Zombie war und ihm sein Pimmel abgefallen ist. Also, sie hat ihn irgendwie auch mit einer Bohrmaschine erwischt und der ist aber auch nicht umgefallen. Also irgendwie hat sie ihm in die Brust gebohrt und der ist nicht umgefallen. Und er ist irgendwie so ein fauliger Typ. Er sah ungefähr so ein bisschen aus wie du in die Geister, die ich rief, dieser Typ am Anfang. der Bill Murray da besucht hat. Ja, ja, ja. So ungefähr musst du ihn vorstellen, nur dass er irgendwas von ihr wollte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie seine Ex-Frau oder sowas gewesen ist. Also entweder wollte er sie töten oder Ghost doch, Dad. Was weiß ich, versuchen zurückzugewinnen in dieser creepigen Szene. Und er ist, während er so auf sie zulief, ist er irgendwie so halb auseinandergefallen. So die Ohren fielen ab. Ich glaube, also in meiner Erinnerung fällt ihm auch der Pimmel ab. Und das sieht also, man, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens, das mit dem Pimmel hast du dir selber dazu gedichtet, oder es war nur eine Szene mit einem Pimmel und du hast dir gedacht, wenn der abfällt. Aber das hört sich fast wie ein Hellraiser an, oder? Vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt nie einen Hellraiser-Film gesehen. Aber ein Typ, der auseinanderfällt, ist doch was. Klingt auch eher nach einem Musikvideo oder so, keine Ahnung. Nee, meine Eltern waren jetzt nicht so musikaffin. Aber wo wir vorhin auch irgendwie noch bei Albträumen und Ghostbusters waren, ich habe mir selber mal einen Ghostbusters-Albtraum zusammengebastelt und dachte, es wäre der dritte Teil. Ich habe das ewig Wie ging das? Hast du einen NTT-Anschluss am Kopf gehabt? Nein, ich hatte wirklich irgendwie so eine spezielle Szene im Kopf, wo ich mir dachte, das waren original die Schauspieler. Es findet irgendwie in so einem Krankenhaus statt und da werden die Ghostbusters irgendwie so eingeliefert, weil die krank oder sonst was sind, irgendwas haben. Und ich glaube, bei Dan Aykroyd oder sowas war das, dass er sein Hemd aufgemacht hat und dann guckt auf einmal so ein riesiges Auge aus seinem Bauch. So Resident Evil mäßig. Ja, genau so. Also das ist auch diese einzige Sequenz, die ich noch im Kopf habe. Und ich dachte wirklich, das war irgendwie Teil 3, dass ich einen Trailer oder wirklich den Film gesehen habe, ob es mir immer bewusst wurde, okay, es gibt keinen dritten Teil. Das ist eine harte Nuss. Ihr müsst beide kurz euch unterhalten. Ich muss meinen Asthma-Spray holen. Haben sich meine traumatischen Kindheitserinnerungen ein wenig den Atem geraubt. Es war einfach auch irgendwie sehr krass. Gut, ja, was meinst du? Das ist ungelogen. Das verfolgt mich mein ganzes Leben. Und ich weiß bis heute nicht, habe ich mir das irgendwie zur Hälfte eingebildet oder habe ich diesen Film einfach noch nie gesehen? Also es gab auf jeden Fall einen deutschen Film, für den es Radiowerbung gab, als ich, glaube ich, zweite Klasse auf Klassenfahrt war. Und der hieß irgendwie das Kondom des Grauens. Oder von dem habe ich auch schon gehört, aber ich habe noch nie gesehen. Wisst ihr, wer das Kondom erfunden hat? Also in Kondom des Grauens? Nein. Der H.L. Giger. Hitler? Ja. H.L. Giger hat das, also ja, was heißt, von designed. Ja, designed, nicht erfunden. Ja, ein Kondom. Großer Künstler. Ist auch ein klasse Film. H.L. Giger hat das von Obersohn. Ja, dachte ich jetzt auch. Also. Nee. War das nicht von... Ich habe den nie gesehen, ich habe bloß Radiowerbung dafür immer gehört. Bloß immer Radiowerbung. Ich habe das Buch gelesen. Gibt es ein Buch? Ja. Was? Und das ist... Ich dachte, das für einen deutschen Film, aber nicht. Alter, das ist ein deutscher Film. Der Film ist von 96. Mhm. Das war damals so eine große Premiere. Regisseur Martin Walz. Der spielt aber auch Detlef Buck mit, oder? Iris Berben hat da mitgespielt. Aha. Das ist auch eine Frau. Heller von Sinn. Na, garantiert. Das hohe Schuh damals. Ralf Bach, Dirk Bach mitgespielt. Ralf Bach, ach, Dirk Bach. Alter, was ist er denn? Das war ihn nenne ich mal alt. Oh. Krass. Ich weiß nicht, ob das eventuell ein Zuhörer von uns ist. Also Herr Otto Sander, verstorben 2013, falls Sie heute zuhören. Es ist nicht böse gemeint. Hat denn das Boot mitgespielt? Der geht nur eine Stunde. Ach nee, der geht zwei Stunden. Aber habt ihr nicht irgendwie solche traumatischen Kindheitserinnerungen, ja, was Filme angeht? Ja, dann möchte ich Chris bitte den Vortritt lassen, weil ich meine schon kenne. Hat er ja schon gesagt, also die Robocop-Szene zum Beispiel. Die Robocop-Szene, ich fand auch eben Terminator 2 hat für mich eine sehr große Rolle gespielt. Noch mehr als Terminator 1. Traumatischer aber jetzt. Ja, also schon irgendwie traumatisch dieser, also weiß ich auch nicht, diese ganze, nicht unbedingt von dem, was man gesehen hat, sondern einfach bloß diese Atmosphäre und der Vibe. Ja. Und auch, was ich total faszinierend fand, eben diesen T-1000, der so zu Flüssigkeit werden kann. Und das sich dann so verändert und... Das war krass, jo. Das kann man sich heute auch noch sehr gut angucken. Ja, also das sieht vom CGI durchaus noch annehmbar aus. Was ja, wahrscheinlich CGI hast du war. Hast du mitbekommen, dass T2 jetzt nochmal auf 3D in die Kinos kommt? Dann August, 29. August, glaube ich. Irgendwie jetzt im Spätsommer, im Herbst kommt Terminator 2 tatsächlich in 3D in die Kinos. Krass. Das heißt, wir gehen... Also ich hab einen Trailer dafür gesehen in 3D als Vorschau für Spider-Man und sah verdammt gut aus. Das war auch bei Jurassic Park damals so. Irgendwie ist das annehmbarer bei Filmen, die man schon auswendig kennt, als bei Filmen, die man neu guckt. Hm. Gut möglich, ja. Also ein Trauma, auf jeden Fall das Klo? Aus Ghostbusters 2, aus... Guck mal, wer da spricht 2. Ja, ich weiß genau, was man... Ich habe... Ich glaube, ich habe mit Absicht, bis ich 13 war, im Bett meiner Eltern geschlafen, um dort einpinkeln zu können, weil ich mich nachts nicht aufs Klo getraut habe. Geil. Aber also das Trauma kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Klo war so heftig. Das hatte mich auch ein bisschen verfolgt. Also meistens immer nur kurz, so nachdem ich den Film geguckt habe, also nicht dauerhaft, aber meistens immer, wenn ich den Film gesehen habe. Und dann gab es aber, jetzt weiß ich, warum dieser freudsche Versprecher da war, Chris. Hm? Weil es gab eine Actionfigur von Ghostbusters, das war ein Klo und das sah fast genauso aus. Was? Ja, Klo. Es gab eine Actionfigur von Ghostbusters, die aussah wie ein Klo. Ja. Habe ich damals so ausgesehen? Ist dein Echo einfach ein bisschen falsch dargestellt oder was? Ghostbusters. Ja. Toilet Toy. Toilet Toy ist so gleich der erste Suchvorschlag. Na gut, also ich meine, der Algorithmus kennt deine Suchgewohnheiten. Was zum Geier? Das sieht doch fast so aus wie das aus dem Film. Ja, nur noch creepiger wegen dieser blutunterlaufenden Augen. Und der Scheiße hier oben an ist eine Nase. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen aus wie Slimer als Kothaufen. Naja, auf jeden Fall gab's das. Unheimlich auf jeden Fall. Hattest du das? Nee. Doch. Wie, wer schenkt dir denn sowas? Meine Eltern. Die haben sich gedacht, oh, der mag die Toilette. Von guck mal, wer da spricht. Ja. Hätte ich's mal eingepackt gelassen. Ich glaube, das ist viel wert. Der Name dieses Toys ist übrigens Fearsome Flush. Ah. Geil. Achso, das war von der Cartoon-Serie. Ja, sonst. Ja, okay. Ja, deswegen hatte mich das gerade ein bisschen verwundert. Ich dachte auch irgendwie an den Film. Nee, im Film. Wir hatten noch von Dan Aykroyd vorher geredet und du hattest auch gesagt, wir wollen nicht über Serien reden. Du hast gegen deine eigene Regeln verstoßen. Das ist richtig, ja. Nee, aber das Klo aus... aus Guck mal, wer da spricht 2, das hat mich sehr verstört. Ja, absolut. Geh ich mit. Kann ich auf jeden Fall. Aber heute ist die Szene sehr lustig. Ja, das ist schön. Das Spielzeug am Anfang ist aber auch sehr fies. Der Teddybär. Oh ja. Chris, kannst du dich an den Teddybären in Guck mal, wer da spricht 2 erinnern? Der hat irgendwelche leuchtenden, fiesen Augen und Krallen oder so. Ja, und den Kopf so absenkt und übelst breite Schultern kriegt. Nein. Das war fies. Oh, ein fliegender Kothaufen. Lustigerweise habe ich aber immer an genau diesen Teddy denken müssen, wenn ich mir AI angeguckt habe. Stimmt. Weil der Teddy sah fast genauso aus. Ja. Und ich habe nur noch gewartet, dass er irgendwann rote Augen kriegt und ihm Krallen wachsen. Ich denke nicht, dass das gewollt ist, dass der dem gleich aussieht. Ey, was hat denn, guck mal, wer da spricht, für einen Stellenwert überhaupt? Keinen, oder? Die Stellenwert. Heutzutage so. Ein Stellenwert in einer Filmbranche. Individuell, so für uns, glaube ich schon. Meinst du, dass irgendwo Leute stehen und... Ach so, nein, weißt du? Klar, aber wahrscheinlich sahen Teddys einfach alle gleich aus. Mhm. Oder die haben ein Endorsement gehabt, und genau wie diese, ein Endorsement, was sag ich denn, wie diese typische Tageszeitung, die in allen Hollywood-Filmen und Serien vorkommt, ist immer dieselbe. Wo ich mir sage, ich hatte auch ein Trauma mit Gremlins 1. Ich wollte gerade die Gremlins erwähnen, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich auch kein Kinderfilm. War der ab 16? Ja, doch, ich glaube, der war ab 16. Aber ich habe es dann auf jeden Fall früher geschaut. Danke, Fadi. Und Robocop war ab 18, ja. Aber ich weiß nicht, das war halt noch irgendwie krasser für mich. Gremlins weiß auch nicht. 3? Gibt's garantiert irgendwie so. Was, bitte? Ja. Oh, Gremlins kommt 2019. What? Das ist ja nice. Die Schlümpfe, was? Redet mal weiter, ich finde raus, ab wie vielen Jahren Gremlins war. Also den ersten Teil 16. Fand ich auf jeden Fall auch ziemlich schlimm. Den zweiten, den mochte ich dann schon mehr, aber vielleicht ja, auch, weil der, ich... Der war aber halt auch so düster gemacht, ja. Der zweite war ja übertrieben lustig. Ja, deswegen also. Was, das mag ich aber auch an dem. Das ist schon wieder Slapstick pur. Mhm. Aber Teil 1 war wirklich noch ein Gruselfilm, fand ich. Ja. War ja von Joe Dante. Hat Joe Dante, lebt er noch? Joe Dante? Ja, Gremlins ist von Joe Dante. Der übrigens eng befreundet mit Robert Picardo ist, der in Star Trek immer diesen Holodog gespielt hat, der auch in Gremlins 2 vorkam. Picardo heißt der? Robert Picardo. Also so ähnlich wie Captain Picard. Weißt du, wer dann noch mitgespielt hat? Jonathan Banks. Was, bei Gremlins? Jonathan Banks von Ach, krass. Breaking Bad. Und Corey Feldman. Oh, krass. Ja, stimmt, klar, der war doch der Kleine am Anfang. Mhm. Der, wegen ihm ist er doch erst nass geworden. Ja. Penner, Corey. Aha. Jetzt habe ich schon wieder komplett vergessen, was ich gerade sagen wollte. Da war schon wieder ein komplett... Kindheitstrauma, du Gremlins. Hm. Die Goonies fand ich auch ziemlich fies. Ja, den habe ich als Kind nicht gesehen. Den habe ich erst später als Teenie, glaube ich, gesehen. Ich meine, da war dieses Riesenwesen zwar gut eigentlich, aber trotzdem hat mir das voll die Angst gemacht. Nein, was ich auch relativ früh gesehen habe, war Stand By Me. Und die Szene, die mich am meisten verfolgt hat, war, als die durch diesen Tümpel sind und diese Blutegel überall in sich hatten und ich weiß nicht, welcher Darsteller das war, ihnen sich den einen Blutegel... Das war doch auch Corey Feldman. Nee, das war der andere. Der tot ist, ne? Wer ist er? Komm. Der tot ist? Okay. Ja. Stand By Me. Der Darsteller ist doch schon tot, der hat auch frühzeitig das Leben genommen. River Phoenix, genau, der Bruder von Joaquin Phoenix. Krass. Der hat sich, glaube ich, so einen Blutegel aus der Unterhose ziehen müssen. Mhm. Und das, ich glaube, ich hatte jedes Mal, wenn ich dann irgendwie ins Meer gegangen bin oder so, dann Angst, dass ich mich auch dieses Schicksal ereilt. Ja. Obwohl das ja eigentlich nicht mal schlimm ist, oder? Blutegel? Ja, ich glaube, es ist unangenehm. Das Ding ist aber... Meine, die werden medizinisch eingesetzt, also... Ich meine, gut, am Sack möchte ich nicht auch. Ja, am Sack. Wie der eben um heißen Brei drum rum geredet hast. Alles nur. Ja, Richard Dreyfuss hat da auch jemand gespielt. Und John Cusack. John Cusack mag ich. Bist du noch bei Gremlins? Nee, bei Stand By Me. Naja, und... Will Wheaton. Nicht zu vergessen, Jerry O'Connor. Kiefer Sutherland. Auch total Francis Lee McCain, Bruce Kirby, Scott Beach, Jason Oliver, William Bronder. Jamie Oliver? Wichtige Leute, das Stand By Me habe ich, glaube ich, auch relativ früh gesehen, weil meine Mutter halt so ein Stephen King-Fan ist. Stimmt, das war eine Stephen King-Verfilmung. Mhm. Der hat auch viele Bücher, die nicht unbedingt auf Horror aus. Das ist ja auch kein Horrorfilm, das ist ja auch mehr so ein Coming of Age-Film. Ja. Coming of Age, genau. Wir kennen die richtigen Ausdrücke. Ja, ja. Ey, ich finde nicht. Endlich mit Profis arbeiten. Irgendwie dachte ich jetzt an den Film auch My Girl. My Girl ist genauso, ja. Auch ganz früh in der Kindheit. Ja. Oh, das war aber traurig. Halt. Ja, ich habe nur geguckt wegen Kevin. Das war nicht wirklich, mein Kevin. Also, ich finde auch wirklich, Macaulay Culkin ist einer der traurigsten, also mit einer der traurigsten Darsteller-Karrieren, finde ich. Der hatte so viel Potenzial noch gehabt. Ja. Also, ich finde... Er verheizt. Finde ich gar nicht mal. Also... er war gut, Kevin, müssen wir nicht drüber reden, war eine super Rolle, ja. My Girl, da hat er ja nur das komplette Gegenteil gespielt, einen verschüchterten kleinen Jungen, also einen kleinen Nerd praktisch. Mhm. Habe ich ihm total abgenommen. Und, falls ihr das kennt, das zweite Gesicht. War das dieser Zeichentrickfilm? Nein. Was war denn das? Nein, das zweite Gesicht war mit, scheiße, wie heißt er noch? Elijah Wood. Ihm und Elijah Wood, aber beide noch Kinder. Und da spielt Macaulay Culkin so einen kleinen Psycho, sag ich mal. Also immer noch genauso groß wie Kevin, aber er spielt einen richtigen Psycho. Also der hat sich in seiner kleinen Butzelbude da im Wald, hat er sich irgendwie so eine krasse Schleuder gebaut, mit der tötet er später noch einen Hund. bastelt so eine lebensgroße Puppe aus Klebeband und was weiß ich nicht alles und schmeißt sie auf den Highway. Also richtig, richtig Psycho und das nimmst du ihn auch total ab. Also den Film kann ich nur empfehlen. Das klingt also so ähnlich wie Offen. Schauspieler. Offen habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Aber alleine diese drei Filme zeigen, was für ein schauspielerisches Potenzial Macaulay Culkin in seinen jungen Jahren schon hatte. Der sieht doch fies aus. Inzwischen, ja, oder? Ich habe den auf DVD, ich kann ihn gerne mal mitbringen. The Good Son. Das Ding ist, dieses kleine Bild, die sind einfach gleich alt, ja? Ja. Das ist komisch. Total. Ich kann mir Macaulay Culkin, selbst jetzt, wenn ich Bilder von ihm sehe, kann ich mir nicht vorstellen, wie der Erwachsene aussehen sollte. Wie soll das gehen? Hast du diese Heroinbilder? Fortsetzungen gesehen, die es bei YouTube gibt? Von? Das war auch nur so ein kleines 2-Minuten-Video oder so. Ich will nicht sagen Taxifahrer, weil das nicht stimmt. Ah, doch, ja, hab ich gesehen. Wo er sagt, ich kann gar nicht Taxi fahren. Und dann musste der Passagier selber Taxi fahren. Der sitzt hinten drin und regt sich auf. Ja, meine Mutter hat mich damals, als sie in Urlaub geflogen sind, hat mich einfach zu Hause vergessen. Und hat damit so versucht darzulegen, warum er jetzt so ein Assi ist. Ja, der hat sich jetzt aber wieder gefangen. Ja, macht aber trotzdem nichts. Ja, was willst du denn jetzt noch? Willst du dich irgendwo bewerben? Doch, bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er jetzt irgendwann mit einer richtig geilen Serie um die Ecke kommt. Wie Robert Downey Jr., also so vom Fang her meine ich, bei Robert Downey Jr. sah es ja auch eine Weile so aus, als wenn der am Abschmieren ist. Boah, der ist auch abgeschmiert eigentlich. Ist der so richtig heftig? Der hatte, glaube ich, richtig krasse Alkoholabstürze, ja. Nee, ich meine sowas wie Drogentod und sowas. Das war bei Robert Downey Jr. fast weniger. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Macaulay Culkin vielleicht irgendwann mal eine coole Comedy-Serie dreht. Bestes Beispiel ist ja Neil Patrick Harris. Ja, stimmt. Hm? Der hat, glaube ich, seit Starship Troopers. Ja, nicht mal das. Ich meine wirklich die Serie, die er als Kind gedreht hatte. Doogie Howser. Seitdem hat er ja wirklich bloß noch so kleine Probe-Rollen. Zack, How I Met Your Mother und auch immer wieder ein Weltstar. Mhm. Kann ich mir bei Macaulay Culkin vielleicht so in 10 Jahren auch nochmal richtig gut vorstellen. Gut, in 10 Jahren ist der wieder jung. Dann sieht er vielleicht doch endlich mal erwachsen aus. Von dem, was ihr jetzt erzählt habt, hätte der voll das Potenzial gehabt, so eine Art Leonardo DiCaprio zu werden. Ja, auf jeden Fall. Leo hat ja auch früher angefangen. Also da sieht man gut, wie es laufen kann. Ja. Ja, der Ehrgeiz vielleicht gefehlt. Oder, naja, ich glaube, da waren einfach auch falsche Einflüsse mit dem Spiel. Genau, ja. Ich glaube, die haben wirklich versucht, aus ihm einen richtigen Weltstar zu machen und das hat ihn kaputt gemacht und haben sie wahrscheinlich, damit er am Set durchhält oder so, dann Drogen gegeben, Speed, damit er aufgeputscht bleibt und arbeiten kann. Ich meine, versuch mal so ein Kind. Das wäre hart, ja. Also, ich meine, guck dir Michael Jackson an, das ist das allerbeste Beispiel, wie man eine Kindheit nicht verbringen sollte eigentlich. Macaulay Culkin, stimmt, der hat bei Jackson-Videos mitgemacht. Einem, ne, zwei, oder? Na, Black and White. Ja. Und da hat er, glaube ich, das war's, da hat er so pseudo gerappt. What? Ich glaube schon. Nee, das war nicht Macaulay Culkin. Er ist am Anfang zu hören, wie er diese Kassette da spielt. Hm. Wo sein Vater dann quasi sagt, mach das leise, es ist viel zu spät. Das, Mann. Hat er nicht auch in diesem Michael Jackson Video, das so 25 Minuten geht, das so ist... Thriller? Es ist in blau gehalten und es ist, glaube ich, eine Museumsbesichtigung? Ghost House gibt sowas? Ach, sag mir nichts. Nee, sag ich auch überhaupt nicht. Der übelste Jackson-Fan, das müsste ich jetzt eigentlich... Auf jeden Fall könnte es, nachdem ich drüber nachgedacht habe, tatsächlich der erste Film gewesen sein, den ich im Kino gesehen habe, mit Macaulay Culkin, Richie Rich. Richie Rich? Gas. Siehst du, Comedy konnte da ja auch. Na okay, das okay. Ja, also, Kevin. Ja, der Film, der war aber gut. Der war lustig, ja. Das Ding war aber, in Deutschland war Richie Rich nicht so prominent, deswegen ist der Film, glaube ich, auch gefloppt. Ja, weil es wahrscheinlich sehr so an Donald Trump und solche Konsorten angelegt war. Wir hatten ja hier in Deutschland keine Vergleiche dazu. Ja, ja, nee, es gibt einen Comic und eine Cartoonserie. Ach, okay. Ich glaube, die Cartoonserie kann man was nach dem Film, kann er sein. Ja, und wie hieß er, Michael Jackson? Mal gucken, was sein YouTube-Kanal so hergeht. Ja, krass. Macaulay Culkin. Also ich hoffe es für ihn, dass er hat sich ja irgendwie scheinbar wieder gefangen, was so seine Konsumprobleme angeht. Ich glaube, er raucht bloß wie ein Schlot inzwischen. Soll er machen. Ghosts. Ghosts. Ghosts mitgespielt von Michael Jackson. Ich glaube, das war eines der letzten größeren Videos vor, Scream mit seiner Schwester. Ah, okay, ja. Das war auch so Songs, die ich glaube ich nicht mochte. Ja, das war auch kein gutes, glaube ich, mit Janet. Obwohl, ich weiß nicht, es war, glaube ich, eines der teuersten Musikvideos oder so in der Zeit. Wie oft hat man sich aber damals so als Kind gewünscht, man wäre irgendwie so Kevin? Allein zu Hause? Ich war ein richtiger Schisser, wenn meine Eltern nicht da waren, dann war... Das ging nicht. Nicht? Nee. Okay. Ich war nicht so schlimm wie ein Kumpel von mir, den Namen sage ich jetzt mit Absicht nicht. hat nicht jeder von uns so einen Kumpel gehabt, wenn man den zum Geburtstag eingeladen hat, dann wurde der abgesetzt, fing instant an zu heulen, sobald die Eltern den Rücken zugedreht haben. Habt ihr nicht? Hatte ich nicht. Eigentlich hat doch jeder so einen Kumpel gehabt. Nee. Also ich hatte so einen Kumpel, so schlimm war es bei mir nicht, aber als Kind hatte ich keinen Bock darauf, alleine zu sein. Gut. Ja, also bei mir waren eben die Geschwister mal da und auch irgendwie die Oma, also so ganz allein war ich. Und wir beide sind Einzelkinder, also. Wir sind Einzeller. Einzeller. Aber was mich immer noch interessieren würde, ist, auf was für ein Konzert sind deine Eltern gegangen? Das weiß ich nicht mehr. War vielleicht Karat auf dem Markt oder so? Karat auf dem Markt? Auf das Markt. Konzert. Ich weiß nicht, auf dem Markt klingt echt so, als würden sie irgendwie einen Hut irgendwie drauf hinlegen. Ich glaube, das war tatsächlich Karat. Die haben bei uns auch die Platte. Alle hat einen sehr schönen Markt gehabt, bevor sie die Steine aus Vietnam geholt haben. War ich finde, der sieht schön aus. Ja, es ist ein bisschen schief. Das ist ja extra gerade, oder? So extra gerade, oder? Vielleicht ist es so gerade, dass es schief aussieht. Ist ja manchmal so. Ja, auf jeden Fall sind diese neuen Steine unserem Kumpel Christoph zum Verhängnis geworden. Weil er mit dem Fahrrad drin hängen geblieben ist und sich dann eine Niere angerissen hat. Hui. Welcher Film ist das? Das ist kein Film. Hier, das ist der Film des Lebens. Das ist okay, Chris. Krass. Echt? Scheiße. Niere angerissen. Ja. Gerade Chris, der auch so ein Hypochonder ist. Das war hart. Dann lag er da im Krankenhaus. Aber es war eine sehr schöne Zeit, weil da kam nämlich das Self-Title von Deftones raus. Das war gut. Stimmt, der hatte doch, glaube ich, auch früher immer geheult, wenn seine Eltern ihm irgendwie beim Geburtstag abgesetzt hatten, oder? Nee, das war nicht klar. Das war aber gar nicht so clever, ja? Ja, das war gar nicht so clever. Hast du meinen Pfand schon weggepackt? Ja. Das ist ja nett, danke. Ich muss das rechtfertigen für mich selbst. Kann auch ein neues Pfand holen. Wollen wir vielleicht kurz eine Pause machen? Wie Pause? Wir sind noch mitten. Wir haben mitten gerade irgendwie so einen Flow. Okay, gut, ja. Dann hol ich. Wir sind jetzt noch gar nicht irgendwie bei solchen Sachen angekommen wie Hulk Hogan Filme. Oh, ich liebe Hulk Hogan Filme. Oh. Mr. Babysitter habe ich mir auch erst vor ein paar Monaten wieder angeguckt. Den Film liebe ich bis heute. Und, was hat er noch gemacht? Der war mal so ein Außerirdischer. Ja, genau. Der Gigant aus dem All? Nee. Der Ritter aus dem All hieß der Film. Der Ritter aus dem All, der war auch gut. Echt nicht? Hulk Hogan spielt einen Außerirdischen. Ja, nee, das Problem ist aber, dass die deutschen Titel immer völlig zusammenhangslos mit dem Inhalt des Films. Wieso, er war halt ein Held und er kam aus einem All. Und er ist mit so coolen Aerobic-Sachen rumgelaufen, mit einem Umhang gelaufen. Genau, so. Er hatte eine Rüstung aus Gummi. Also es sollte aussehen wie so eine übelst massive Rüstung. Alles in Silbern und hatte so ein Stirnband an. Ja. Er sah ein bisschen aus wie ein muskulöser Otto. Weil er eben doch dieses Haar hat. Hulk Hogan hat einfach bloß dieses dünne Haar. Ja, nennen wir es nicht Haar. Sagen wir mal Schatten. Weißt du, was mir sehr, sehr spät erst bewusst geworden ist bei Werner? Ja, Werner übrigens auch Film der Kindheit schlechthin. Stimmt. Ja. Die Szene am Anfang bei dem König, wo sie dann erstmal jemanden abschlachten. Ja. Ist mir jahrelang nicht bewusst gewesen, wen das darstellen sollte, wen die da reinholen, um ihn Jerry Lewis, oder? Das sollte Otto darstellen. Stimmt, Otto, ja. Ja, doch, stimmt, das stimmt. Stimmt. Ja. Meine Güte, der auch? Und Werner ist so, ey, das ist eine Granate an Film. Aber irgendwie hatte ich als Kind den Drang, mal bloß auf die Zeichentrick Passagen vorzuspielen. Ich mochte die Realszenen damals als Kind nicht. Das Ding ist aber, wenn ein Film zur Hälfte aus Realszenen und zur Hälfte aus Zeichentrickszenen besteht und trotzdem übelst der Burner ist, obwohl die Realszenen sind. Ja. Und die Zeichentrickszenen komplett zusammenhangslos eigentlich. Ja. Nö. Die sind ja aus der Herrenjahre sind keine Lehrjahre sind keine Herrenjahre-Reihe. Redest du jetzt von den Comics? Aber sind trotzdem... Die sind da 1:1 so drin. Ich habe 2 Werner-Comics tatsächlich zu Hause und ich glaube sogar eine Sequenz aus dem Film ist in dem Comic mit drin. Also ich denke, er hat sich da einfach wirklich... Die haben gesagt, hier, mach einen Film und dann hat er gesagt, oh, ich nehme das. Ja, ich glaube, so war es. Ja. Was eben am lustigsten ist. Oder glaub so, ich nicht, keine Ahnung. Das war alles gleich lustig. Die Szene bei Frau Hansen... Oh. Oh, es gibt doch auch so geil, so geile Sachen in diesen Comics da drin. Da war auch irgendwas, wo er irgendwie so um Schlag Mitternacht sich in so einen komischen kleinen Gnom verwandelt und total am Ausrasten ist. Da schrumpft er so, hat auf einmal so übelste Füße und hüpft die ganze Zeit so ganz komisch durch die Gegend wie so ein Karnickel. Mhm. Und ist richtig hart am Randalieren. hast du schon mal Werner Comics gelesen? Ja, ne? Ich hab 13 Stück. Wo? Zu Hause. Hier. Warum machen wir nicht mal einen schönen Werner-Leseabend? Ja klar, warum nicht? Das Lesen. Mein Lieblingsbild war... Das war völlig zusammenhangslos. Da siehst du so einen Typen, hat so einen Taucheranzug an und eine Zigarette im Mund und hat links. hat links so eine Taucherflosse und rechts so ein übelstes schwarzes Bein, ne? Und dann steht so ein Pfeil auf die Flosse, Taucherbein, und bei dem anderen Mann steht Taucherbein. Aber so eine Einsequenz war dann auch sehr, sehr witzig. Ich habe keine Ahnung, wo der Zusammenhang darin bestand, aber die waren irgendwo, waren die Bier saufen, also ich auch gerne mit seinen Motorradleuten. Und waren wahrscheinlich auch wieder randaliert oder so. Und dann sagt der Typ zu denen, ey, los, ihr sollt die Kurve kratzen. Und im nächsten Panel siehst du einfach nur die ganzen Biker, wie sie auf einer Straßenkurve sind, mit kleinen Haken und die Kurve kratzen. Ja. Oder dann halt, wo sie solche Sprüche komplett wörtlich genommen haben, so auf die Kacke hauen. Mhm. Macht jetzt aber nicht so Spaß. Jetzt haben die bei Hallo Deutschland, oh, Hallo Deutschland. Die Hallo Deutschland-Puppen, das war gruselig. Oh, die Puppen, das ist Deutschland. Du kennst Hallo Deutschland. War das eine richtige Serie? Also sagen tut mir das gerade nicht. Also ich erinnere mich bloß, dass da halt irgendwie öfters mal so eine Clips waren. Irgendwie. Ja, das war eine Serie. Und ein paar Musikvideos gab's. Ja, dieses Phil Collins, das hatten wir aber das... Na, das war nicht Hallo Deutschland, aber... Nee, das waren das aber war vielleicht die selben Puppen. Selben Puppenproduzenten oder so eine Art. So, pass auf, Hallo Deutsch. What? Hallo Deutschland. Ich glaube, das ist es nicht, oder? Hallo Deutschland Puppen. Das war quasi der Höhepunkt der Kohl-Ära. So, Hurra Deutschland heißt es nicht, Hallo Deutschland. Ja, okay. Ja, sag mir was. Oh, geil. Ist das schön. Fand ich sehr gruselig. Absolut. Kohl sieht auf jeden Fall sehr, sehr gruselig aus, ja. Was ist denn hier? Tagesthemen. Ulrich Wickert und andere Menschen. Oh, das ist ein YouTube-Video. Also. 21.01.96. Oh, ist das gruselig. Das ist so ein Müllmann. Ein Kinkel. Wie hieß er, Willi? Ulrich Wickert. Ach du Scheiße. Naja. Wir sind doch auch schon wieder massiv vom Thema abgerutscht. Ja, ist richtig. Ist eine Serie. Werner. Hm? Ja, durch Werner. Auf jeden Fall fand ich bei Werner Beinhardt irgendwie die Szene am Anfang mit dem Fußball am besten. Ja, Fußball auf Werner, die ist großartig. Da habe ich wirklich Nachmittage verbracht, mir immer bloß diese Szene anzugucken, wieder zurückzuspulen, wieder diese Szene anzugucken. Ja, das klingt nach meiner Moonwalker-Erfahrung, ja. Das war bei mir tatsächlich Jurassic Zurück in die Zukunft. Echt, ja? Mhm. Ich habe ja lustigerweise Zurück in die Zukunft falsch geguckt. Hast du mit dem dritten angefangen, oder? Nee, mit dem zweiten. Hatten wir den zweiten Original auf VHS und habe ich mir. Ach, du hast gedacht, das ist der erste Fall? Nee, stand ja direkt Teil 2 dran, also das wusste ich ja. Aber ich habe dann irgendwie danach den ersten Fernseher dann irgendwie den dritten gesehen und wie kam nie der erste? Weil ich habe erst Jahre später den ersten dann gesehen, den fand ich dann sogar umso besser. Ja, das Ding ist aber, du raffst doch den zweiten gar nicht, wenn du den ersten nicht geguckt hast. Doch klar, der macht Sinn dafür. Ja, aber der hat doch das Zukunft. Den ersten. Mich als Kind aber überhaupt nicht interessiert. So. Also, ob ich einen Film raffe, meine ich. Ist doch einfach unterhaltsam. Wie in diesen. Ist das im zweiten Teil? Nein, wahrscheinlich nicht. Wo sie dann diesen Mist fahren und so weiter, Butch oder so. Das ist in jedem Fall. Ja, okay. In jedem Fall? Was habe ich denn heute für einen Sprachfehler? Aber wie kann das sein, dass in der Zukunft immer noch irgendwie in der Stadt so ein riesen Mistlaster? Nee, in der Zukunft war es ja eben nicht. Da ist er ja in das Rathaus reingeflogen. Also diese ganze Zukunftssequenz war ja sowieso sehr satirisch gemeint schon fast. Oder parodistisch. Sie haben sich ja selber ins Bein geschossen. Das war ja nie als Trilogie angelegt. Ja. Dass er auf einmal dann am Ende von Teil 1 das Auto A fliegen konnte und er dann sagt, dass sie jetzt in die Zukunft fliegen. Ja. Dann ist der Film ja so erfolgreich geworden, dass sie dann ja da ansetzen mussten. Mhm. Deswegen haben sie sich gesagt, okay, wir übertreiben es einfach so gut es geht. Oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst? Nee. Ja, richtig. Mussten ja aber alles nochmal haargenau so drehen, weil die Schauspieler. Das ist mir nie aufgefallen. Mir auch nicht. Aber wenn es nebeneinander. Das war auch so gut. Also die Stimmen waren anders. Ja. Also zumindest bei Doc Brown. Die zweite Stimme. Marty auch. Die Stimme von Teil 2 und 3 war auch viel besser. Hm. Die habe ich auch im Kopf. Ja. Ja, klar. Zurück in die Zukunft waren auch immer so Kindheitsfilme. Gehen wir mal. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Was denn? Soll ich schon. Wann kamen Turtles 3 in die Kinos? 93, glaube ich. Nee, 3? Oder 92? Nee, ich glaube, das war ein bisschen. Oh Gott, die Turtles-Filme. Und es gab auch. Die Turtles-Filme habe ich auch. Gab auch hart. Einen Mario-Film, oder? Ja. Doch, was? Oder gab es zwei? Turtles 3 war echt von 93? Der kam im selben Jahr wie Jurassic Park. Also war das der dritte Teil, der wurde irgendwie ins antike gesehen. Japan irgendwie? Ja, genau, mit den Samurai, ja. Den habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Ich dachte, das wäre erst später gewesen. Ich dachte, das war direkt auf Kassette rausgekommen. Der war nicht gut. Turtles 3 war nicht gut. Nee, leider nicht. Da war ich auch. Als Kind fand ich den, glaube ich, auch gut. Ziemlich fett. Ja. Ich habe den nie wieder später gesehen. Also ich glaube, Power Rangers habe ich im Kino gesehen. 1995. Den habe ich nie im Kino gesehen. Der Film, 95, Tatsache. Power Rangers. Nicht schlecht, Augustin, nicht schlecht. Power Rangers ist für mich irgendwie Samstagvormittag oder so. Ja, um 10.30 Uhr und dann. Aber das war für mich die Serie. Also da ging für mich nichts dran vorbei. Als Kind. Immer wieder über Serien, aber dann sage ich jetzt. Aber wie gesagt, ich komme jetzt zum Film und da war der Film für mich natürlich dann die Superlative. Ja. Und da sahen die ja auch geil aus. Als der Film in den Kinos kam, da war ich im Hort. Und wir hatten einen so einen seltsamen Typen im Hort aus irgendeiner anderen Klasse. Und der. bei uns hieß. 80% aller Jungs hießen Christian. Oder Ronny. Oder. Ronny, nee, das andere. René. Ja, René, das Enrico. Auf jeden Fall. Besagter, nennen wir ihn mal Christian, wahrscheinlich hieß er Christian, hat gesehen, dass ich Power Rangers zeichnete. Immer alles gemalt, was ich geil fand, ob das nur Turtles oder Power Rangers waren, also eins von den beiden. Und er kam an. Kommt der jetzt ein neuer Film raus, ne? Also, ich weiß gar nicht, warum. Hat er auch so gesprochen? Nee, der hat nicht so gesprochen, aber. Um so ein bisschen den Charakter rauszukriegen. Und dann lehnt er sich so rüber und sagt so, ja, ich weiß, ich gehe am Wochenende mit meinem Papi rein. Hast du gesagt? Ja, also ich war dann 9 oder 10. Nee, 9. 95? 19? 9, ja, doch, klar. 9, ja. Und er, weißt du was, die haben Latex an. Was, weißt du was, die haben Latex an? Die haben Latex an. Ich so, ich hätte dem Alter noch nicht gewusst, was Latex ist. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich gucke ihn so an, so mit so einem fragenden Blick. Ja, und er, da dürfen die nicht drunter haben. Was war das für ein schwieriges Kind? Weißt du, das ist das Heide Nordkind, ne? Das war auch so ein Kind, was anderen Kindern erklärt hat, wie man richtig wichst. Ich glaube, der ist einfach viermal sitzen geblieben. Das war eigentlich ein 14-Jähriger. Wir hatten aber auch so Behinderten in der Klasse. Also jetzt, also ich nicht wirklich behindert, aber der hatte. Behindert, also eine Macke hatte der schon. Der hat irgendwie auf der Klassenfahrt, weiß ich noch, der hat mit einer Bananenschale unter dem Kopfkissen gepennt. Ja, vielleicht wollte er sich merken. Also, die Banane war gegessen. Es lag wirklich nur noch die Bananenschale drunter. Er hat Verlustängste wahrscheinlich. So. Mhm. Aber so war er nicht jetzt dicht. Er ist mal irgendwie mitten im Unterricht, ist ja unter die Bank gekrabbelt und hat da die Kokine gemacht. Okay. Das war bestimmt auch einer, der die ganze Zeit gekippelt hat. Und das war aber ein Christian übrigens. Ach was. Der hieß Christian. Also. Solche Nervschüler, die haben sich ja immer so hier hingesetzt, also liebe Zuhörer, die haben dann immer so einen halben Schneidersitz sitzen. Und ich war kein Nervkind, aber so habe ich sehr gerne gesessen. Oh. So sitze ich auch heute gerne. So sitze ich heute jetzt auch gerade da. Nee, gerade nicht. Also so ein, weiß ich nicht, so ein New Age Schneidersitz möchte ich das mal nennen. Okay. Ja, auf jeden Fall, das war schon ein Indiz, genau. Ein Indianer meinst du? Aber Power Rangers, der Film, da können wir ein Thema aufmachen, was sich als Kategorie ganz gut macht, und zwar gehypt sein als Kind. Batman und Robin. Oh, war ich damals sehr gehypt. Also bevor er kam. Und eigentlich fand ich ihn damals als Kind auch noch geil. Hm. Aber später dann... Ich hab schon gefragt, dass Arnold Schwarzenegger dabei war. Der bei Batman und Robin? Ja, Batman und Robin, Teil 4, ja. Mit George Clooney. Arnie dabei, krasser Film, dachte ich mir. Und bei dir? Welcher Film war der, wo du gesagt hast, ui, unvergessene Welt, das werde ich nie wieder vergessen. Was könnte gewesen sein, dass das Hot Shots 2 war, vielleicht sogar. Was? Hot Shots 2? Ich weiß nicht. Wolltest du dich hier und neun? Wolltest du dich hypen lassen? Ich weiß nicht, ich glaube, Premiere, habt ihr Premiere gehabt? Nee, nicht unbedingt. Ich überlege auch, ob ich den vielleicht auch im Kino gesehen habe. Da kommt jetzt langsam, sehr, sehr langsam alles irgendwie wieder ein bisschen zurück. Na, warte mal. Aber das war auf jeden Fall ein Film, 93? Den... Na, dann wahrscheinlich nicht. Hier. Nee, das glaube ich dann, ja, okay. Aber es gab viel Werbung auf Premiere für den Film und auf RTL, glaube ich, später auch. Also wirklich Filme, auf die ich mich damals gefreut habe, wo ich so mich selber nicht mehr halten konnte, das war Power Rangers, das war Batman und Robin und Vergessene Welt. Und der zweite Werner-Teil, der hat sich ja, glaube ich, auch ziemlich Zeit gelassen. Das muss kesseln, ja, stimmt. Das war sogar der einzige Film, wo... Ich musste ja damals gezwungenermaßen immer noch mit meiner Mutter ins Kino und jedes Mal, wenn wir ins Kino, ins Prisma gegangen sind, hat es keine 5 Minuten gedauert und hat meine Mutter gepennt. Egal was da ist. Aber bei Werner 2, den wollte sie halt auch gucken, weil der Werner ja auch geil fand. Ausgerechnet bei Werner 2, jetzt erzähle ich dir mal was. Na los. Ich wollte unbedingt Das muss kesseln sehen, das heißt ja nicht Werner 2, sondern Das ja. muss kesseln. Und damals war es noch so, wann kam der? 96 war Das muss kesseln. Unmöglich, ja. Und da war ich in den Sommerferien immer bei meiner Oma, weil meine Oma und mein Opa sind die Größten. Und da habe ich dann zu meiner Oma gesagt, ich will ins Kino. Und dann hat Oma gesagt, 96. Ja klar, mein Enkelchen, dann gehen wir ins Kino. Und dann sind wir ins Kino gegangen und haben Werner 2 geguckt. Und Zitat, meine Mutter hat mich dann gefragt, als wir wieder da waren, Oma ist auch mitgekommen, so, und wie hat dir der Film gefallen? Ja, ich fand den gut, aber ich glaube, Oma hat den nicht verstanden. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ah. Weil die hat nicht einmal gelacht. Und dann war auch noch diese Fick-Szene, die war doch bei Das mit Kesseln drin, oder? Dann einmal die Schweine gefickt, ja. Ja, Menschen. War da nicht noch, wo Eckart das Ofenrost replikieren sollte? Das ist Teil 1. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, das ist Nein, es ist. Im dritten oder wie? Nein, es war im zweiten, wie sie Schnaps gebrannt haben. Ja. Und Herr Hügenberger mit der Nase Frau Güntelsens allerwertesten oder wo auch immer der drin gesteckt hatte. Jetzt hau ich dir aber eine in die Fresse. Boah, das ist eine wunderbare Szene und das muss ich mit der sanftesten Stimme sagen, die ich kenne. Diese Animation, das ist gottgleich, wie die Faust in seinem Rachen verschwindet und hinten im Nacken wieder rauskommt. Das ist Choc Güzel, wie wir hier in Berlin-Mitte sagen. Was? Werner Hype, ja. Werner war gehypt. Power Rangers auf jeden Fall. Last Action Hero. Nee, habe ich aus dem Fernsehen hat gesehen. Hat mich durch Limit gehypt. Ein Hype ist ja nicht beendet, sobald ein Film ins Kino kommt, sondern der Hype geht ja noch weiter. Ja, aber Hype ist ja Vorfreude für mich erstmal. Ja. Ich war so lange gehypt auf Last Action Hero, bis der auch Premiere lief. Ich habe mir erst gesehen. Vielleicht war ich deswegen ich so wusste erst von dem, Ich wusste erst von dem Film, als er lief. Als ich ihn gesehen habe. Du hättest öfter Limit lesen müssen. Ich hätte echt nur die. Meine Eltern haben leider die Mickey Maus abonniert. Meiner? Haben die abonniert? MZ und Bravo. Bravo bei mir auch. Nee, haben sie nicht abonniert, aber haben sie quasi jede Woche gekauft. Echt? Als ich so ein Teenager war. Für dich? Für mich, ja. Zur Aufklärung, ja. Nee, aber Bravo und Limit, ich meine, das ist doch best. Limits hätte ich aber ehrlich gesagt, das ist rückblickend, damals auch viel lieber gelesen. Ich habe in dieser Mickey Maus habe ich nie einen verdammten Comic gelesen. Nö, ich habe Spielzeug zusammengebaut, fertig. Ich hab das Spielzeug zusammengebaut, ich habe mir die Witze zusammengebaut. Ich wollte gerade sagen, diese Witze durchlesen, Spielzeug zusammengebaut. Diese Trickseite, wo da gab es dann immer manchmal so Zaubertricks und so ein Kram. Aber Limit, da waren ja die viel geileren Comics, da hattest du ja Darkwing Duck, da hattest du Captain Balloon, alles mit drin. Phantomas war da, glaube ich, auch dabei. Und das auch, ja? Phantomias. Oder heißt der Phantomas? Phantomas heißt die richtige Film irgendwie so. Nee, der ist auch noch das Phantom. Warte. Es gab auch... Phantomias. Phantomias. Es gab auch Phantomas irgendwie in 70ern oder so. Gibt's auch alte Filme, die oft das mal im Fernsehen kamen. Das hier war so ein Typ mit so einer grau-weißen Gesichtsmaske. Irgendwie sowas. Oh, ja. Um mal wieder den Schwung zu den Filmen zu kriegen. Ich kann mich an meiner Kindheit auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals soweit es möglich war, sogar diese alten 70er-Jahre-Spider-Man-Filme irgendwie fand. Ja, die haben wir auch aus der Videothek ausgeliehen. Ich meine, das war halt einfach Spider-Man in Real Life. Es sah scheiße aus, ja, aber das sah für mich war das auch damals ja gar nicht anders machbar. Nee, das muss man so anders machen. Ja. Das ist echter. Das ist alles echt. Ich weiß noch, wie er das Netz aus seinem Handgelenk schießen wollte und das gefühlt aber so rauskam, weil das einfach so ein krasser Mechanismus dahinter war, so. Ich habe mir neulich erst wieder einen Trailer angeguckt, weil ich war ein bisschen nostalgisch nach dem jetzigen, dem New Age Spider-Man-Film. Und da gibt es eine Szene, wo Spider-Man so die Seile, von der richtigen Seile schießt und dann aber so im nächsten Bild fliegt es wie so ein Typ, so, der über New York Angst erfüllt, über so Dächern hin und her schaukelt an so einem Seil. Habe ich mich bei der einen Szene jetzt in den neuen lang gelegt, wie er irgendwie die Länge verschätzt hatte. Ach so. Nee. Comic, ja. Nein. Wie er die Länge verschätzt hatte und dann aber einfach mit dem Gesicht auf dem Boden landet. Ja. Also Chris, du siehst, du musst Spider-Man... Also doch, ja, unbedingt. Also ich fand ihn wirklich sensationell. Wenn du Guardians gut fandest, dann findest du ihn auch gut. Guardians fand ich auf jeden Fall gut. Ist ungefähr derselbe Humor. Andererseits mochte ich auch die Spider-Mans mit Tobey Maguire. Mochte ich damals auch. Ich mochte auch die mit Andrew Garfield, bis auf den zweiten, der war wirklich ein bisschen... Also, der war ein bisschen... Also fandst du nur einen gut mit Andrew Garfield? Ja, nee, so an sich mochte ich ja Andrew Garfield auch im zweiten, aber der zweite war halt merkwürdig zusammengesetzt. War einfach zu viele Bösewichte schon wieder. Genau derselbe Fehler, den sie bei Spider-Man 3 auch gemacht haben. Eigentlich nicht geguckt. Also den zweiten, den mit Elektro-Minion. Was Elektro? Elekman. Mega-Man. Rise of Electro. Mit Jamie Foxx, also komische Rolle für ihn. Ich hatte mich damals gefreut. Krass, Jamie Foxx spielt mal hier einen Bösewicht. Könnte nicht interessant werden, aber irgendwie. Achso, der ganze Film war irgendwie so. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, sie haben ja komplett aus diesem Film Mary Jane rausgeschnitten. Es war ja für Spider-Man 2, Rise of Electro, war ja schon eine Mary Jane gecastet und es wurden auch Szenen mit ihr gedreht. Die sollte nur ein bisschen beiläufig erscheinen, dass die quasi schon eingeführt wird für den nächsten Teil, weil ja Gwen Stacy in Teil 2 stirbt. Achtung, Spoiler. Im ersten? Nein, zweiten. Stirbt er am Ende vom ersten, da kippt doch dieser Turm um. Was? Ist ja auch egal, ich guck die eh nicht an. Nee. Und da wollten sie ja quasi Mary Jane schon mit einbauen. Da hatten sie auch eine relativ niedliche Mary Jane gefunden. Also die jetzt nicht so überkrass wie Emma Watson aussieht, aber also nochmal Emma Watson mit einer anderen Perücke. Nee, eben genau nicht. Haben sie aber komplett aus dem Film rausgenommen. Warum? Weil sie, glaube ich, den Fokus einfach auf Gwen Stacy nicht verlieren wollten. Ja, also genau weiß ich nicht. Aber stell dir mal die Schauspielerin vor. Du hast die Chance, die nächste Mary Jane Watson zu sein im Spider-Man-Franchise. Könnte deine Chance sein, eine geile Karriere zu starten. Du hast rausgeschnitten und niemand erfährt, dass du da mal mitgespielt hättest. Ja, das wäre dein Kollege. Aber trotzdem. Ja, das sicherlich, aber als Schauspieler willst du ja irgendwie mal vorankommen. Bekannt werden. Ja, meinst du, dass Andrew Garfield jetzt nochmal für irgendeinen Superheldenfilm gecastet wird? Ich glaube nicht. Der hat ja auch selber gesagt, das war ihm einfach zu doof alles. Ich suche mal ganz kurz, wer da Mary Jane hätte spielen sollen. Das war keine bekannte Schauspielerin, aber... Vielleicht kennt man sie inzwischen schon. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Vielleicht ist er jetzt sogar schon ein bisschen weiter. Wer hat einen Sinn? Yes. Ihr könnt ja erstmal weiter erzählen. Ja, Chris, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Bei Spencer Terence Hill, ich hatte noch an irgendwelche anderen Sachen gedacht. Sprechende Hunde oder generell so eine Buddy-Movies mit Hunden und Polizisten. Tequila und Bonetti, die Serie. Und Scott and Hutch. Mit Tom Hanks. Aber es gab noch einen anderen. Mein Partner mit der kalten Schnauze. Mit James Belushi. Ja, oh Gott. Perfekt. James Belushi war perfekt. Diese ganze Blues Brothers-Sache auch in den 90ern. Und 80er, ne? 80er würde ich sagen. Oder waren die sogar schon 70er, die Blues Brothers? Blues Brothers 2000. Auf den war ich damals gehypt. Aber da war doch dann... waren andere drin. Da waren dann John Goodman und Dan Aykroyd, glaube ich, drin. Ja, weil Bruder ja schon tot war. Und Dan Aykroyd war ja aber auch schon im Original. Blues Brothers 2000. Auf den Film war ich gehypt. Bin ich mit meinem Papa reingegangen, weil mein Papa Blues Brothers ganz, ganz, ganz tolle mag. Ja, klar. Kann ich mir gut vorstellen. 98. Da haben auch eine Menge Leute. Alter. Ja, 4 von 10. Der war, weiß ich auch nicht, ja nicht so. Dan Aykroyd. John Goodman, Aretha Franklin, B.B. King, James Brown, Eric Clapton, Joe Morton. Na, wer ist John, Joe Morton jetzt? Genau, Immortan Joe aus Mad Max Fury Road. Wer ist Joe Morton? Jetzt kommt's. Derjenige, der an Terminator 2 für Skynet gearbeitet hat und denen dann hilft, das alles in die Luft zu jagen. Achso, ich habe jetzt die Schauspielerin gefunden. Die hätte Mary Jane Watson im zweiten Teil spielen sollen. Es ist lustigerweise Shailene Woodley. Bekannt aus Das Schicksal der miese Verräter und die Bestimmung-Trilogie. No. Keine Ahnung. Doch, kennst du. Hast du noch nie die Bestimmungstrilogie? Ja. Was? Hast du noch nie das Schicksal der miese Verräter geguckt? Nein. Ultra trauriger Film, aber musst du dir angucken. Schau's dir an. Sag mir mal den Namen. Sagt mir was. Ja, die ist jetzt im. Die könnte aber auch so ein 0815 Instagram-Model sein. Ja, eben. Damals, als die Bilder rauskamen, also ich hatte ja auch Set-Fotos von ihr bei Spider-Man 2 gesehen. Dachte mir so, ja, klar, warum nicht? Geht klar. Abgesegnet. Oh, bei Snowden hat sie auch mitgespielt. Den muss ich mir auch noch angucken. Jetzt kommt ja auch noch dieser Slipknot-Film in den Kinos, ne? Ach, schon wieder ein neuer, ne? Das ist schon wieder ein neuer. Ich hab das Gefühl, die haben schon 3 Filme gemacht irgendwie. Slipknot, die haben einmal Disaster Pieces für DVD und das war's. Und kann ja zwischendurch noch irgendwas. Nö. Vielleicht irgendwas mit Grey Chapter. Weil der gestorben ist. Okay, wir sind mal wieder vom Thema abgewichen. Ja, aber war jetzt mal wieder ein bisschen Ausflug in die Moderne und weiß ich was. Waren ja auch Filme. Okay, pass auf. Ich hab einen sehr guten Vorschlag. Titanic. Nee. Filme, die ihr vielleicht mal bei Freunden geguckt habt. Wo ihr vielleicht auch schon so im Teenager-Alter waren, wo ihr dachtet, also pass auf, im Hintergrund ist der, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat irgendwie immer geile, der, gute Idee, ist irgendwie immer an krass brutale Filme rangekommen. Und bei dem war ich zum ersten Mal, ich glaube, da waren wir 13. Sind meistens Patricks. Bei mir war es ein Stefan. Kommt auch hin. Bei ihm war ich zum ersten Mal, und der hat mir damals weiß machen wollen, der Film wäre ab 21. Ich natürlich heute weiß, dass es so alt wird doch keiner. Der ist so krass, er ist ab 21 und wir haben From Dusk Till Dawn geschaut mit 13 oder so. Ui. Ui, ja, der ist schon. Ich vielleicht mit 16 geguckt. Ich mochte Tarantino eine ganze Weile nicht. Aber deine Frage war welche? Moment. Hattet ihr auch solche Erlebnisse, wo ihr halt mit Kumpels, wo ihr noch viel zu jung wart, halt Filme zusammen geguckt habt? Viel definitiv. Jung. Viel zu selten. Jumanji. Das ist doch ein Kinderfilm. Ja, natürlich. Also nee, ist bei mir nicht vorgekommen. Oder auch irgendwie Das muss kesseln, hatte ich mit dem einen zusammen geschaut. Ich weiß nicht. Ich hatte halt zu Hause, ich habe direkt an der Quelle gesessen. Jetzt ehrlich, so der Rebell. Ich habe direkt an der Quelle gesessen und habe dann da irgendwie den ganzen Scheiß. Ja, aber sowas wie von Dusk Till Dawn, das hätten meine Eltern von dem Film nicht mal gewusst. Nee, ja. Also mein Bruder hat halt Pulp Fiction und das hat mir irgendwie geschaut, aber das fand ich total langweilig. Pulp Fiction habe ich auch erst später gerafft. So mit 8, also mit 16 das erste Mal gesehen, aber mit 18 das erste Mal verstanden. Besagter Stefan war das auch. So ein Typ der Marke. Mein Onkel arbeitet bei Nintendo, es kommt bald ein Gameboy mit 4 Knöpfen raus. Mit Videospielen, also. Aber ja, ungefähr genauso so ein Typ, der sich war so ein bisschen profilieren musste immer, ja. Ja. Also bei mir. Ich habe den Film von meinem Bruder und der hat den von, weißt du so, der Film ist ab 21, der ist verboten, bla bla bla. Halt mein so Bruder so kennt den Regisseur. Ja. bei mir war es S. Stephen King's S. Ich glaube, ich habe das heute noch nicht geguckt. Und brutalsterweise, so darf man diesen Film nicht gucken. Wir haben den freitags nach der Schule geguckt. Wir hatten komischerweise plötzlich freitags immer schon um 12 Schluss. Und meine Mutter kam immer um 2, um 3 nach Hause, je nach Sprechstunde. Aber ich frage mich, wie haben wir es hingekriegt, immer nur 10 Minuten Segmente zu gucken? Wir haben uns zu dritt hingesetzt, als wäre das, weiß ich nicht, als stünde es unter Hochverrat, diesen Film zu gucken. Sobald jemand davon weiß, dass wir diesen Film gucken, kommen wir ins Gefängnis lebenslänglich. So ungefähr denke ich mir das gerade. so im Rückblick zurecht. Auf jeden Fall haben wir den in 10-Minuten-Segmenten geguckt und das war nicht dieses TV-Schnösel-Zeugs, wo der Film in zwei Teile geteilt wurde, sondern das war, meine Mutter ist Stephen King-Fan, deswegen gibt's es als 3-Stunden-Film, was heute fast normal ist für einen Film. Damals war das so ein Film, 3 Stunden haben die eine Macke oder 90 Minuten war damals normal, ja. Auf jeden Fall haben wir den geguckt und irgendwann habe ich vergessen, die Kassette rauszunehmen. Und dann wollte meine Mutter irgendeinen Film gucken. Wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 8, 9 so die Ecke. Weil ich war noch nicht auf dem Gymnasium. Gymnasium. Und da gab es ja noch keine Förderstufe. Also. Und dann macht meine Mutter die Kassette raus und ich habe mich verpisst in mein Zimmer und da ruft sie so, Nili. Ich komme so raus. Ja? Habt ihr Videos geguckt? Nein. Vielleicht können wir drauf an. Ich kann mir gleich Nils richtig vorstellen. Ich war echt ein schlimmes Kind. Also wenn ich Scheiße gebaut habe, dann wurde knallhart gelogen eigentlich. Nachvollziehbar, klar macht man als Kind. Als Heide-Nord-Kind auf jeden Fall. Als Einzelkind hast du ja den Vorteil, dass ich kein anderer verraten kann. Ja, die anderen 2 Kumpels, mit denen wir das gucken. Da. Noch nicht da, nee. Haben angerufen vielleicht. Liebe Grüße an Erik und Tobias von damals. Ja, zahlt ihn heim. Nee, auf jeden Fall. Und dann habe ich so rumgedruckst und dann sagte, das ist der übelste Schnulli-Film, warum guckt ihr den heim nicht? So ungefähr. Und dann hat sie sich mit dir hingesetzt und hat den Film geguckt. Nee, ich habe mich nicht getraut. Ich fand den Film wirklich. Früher habe ich richtig panische Angst vor Clowns gehabt. Verständlich. Und es gibt diese eine Szene. Ich habe den Film noch nicht geguckt, also wenn das jetzt ein Spoiler wird. Ist kein Spoiler. Okay. Kein Story-Spoiler. Es gab. Die haben ja mit sehr vielen Effekten rumgespielt. Und es gibt eine Szene, da haben die Claymation benutzt. Ah, okay. Und da kommt er aus einem. Ist das ein Siphon? Nee, ein Abfluss. Ein Duschenabfluss. Kommt aus dem Duschenabfluss raus und drückt die, also du siehst die 2 Hände aus dem Abfluss rauskommen und dann drückt er die Abflusswände so nach außen weg, damit er raussteigen kann. Und das sah damals, also das sieht, das hat, das... Mit deinem Kopf sieht das noch aus wie real wahrscheinlich, oder? Nee, vor 100 Jahren hätten Leute gesagt, was ist denn das? Und da gab's noch nie